In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Schönen guten Tag, Volk. Schönen guten Tag, Pocho. Hallo, Chris. Ich bin ein bisschen nervlich angeschlagen jetzt ja, gerade. Tatsächlich wollte ich auch die Sendung beginnen mit, es ist was Trauriges passiert, aber dabei wissen wir gar nicht, was passiert ist. Vielleicht ist auch was Trauriges passiert, deswegen geniere ich mich ein wenig, dieses auszusprechen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Pocho, wir sind heute auf uns alleine gestellt. Ja, ist irgendwie so ein Klassiker, ne? Wirkt ein bisschen Vierecken zwei Elber lastig gerade. Es wirkt ein bisschen Vierecken zwei Elberig, aber wir beide wissen ganz klar, was passiert ist. Für alle, die auf Twitter den Dieter der Woche verfolgt haben, denen ist natürlich klar, was passiert ist. Ricky entzieht sich seiner Pflicht, denn er ist schallend Dritter geworden. Ich glaube, mit 0%. Ich glaube, das liegt aber daran, dass viele den Namen gar nicht aussprechen konnten. Ich nämlich auch nicht. Gaiarella. Wie bitte? Gaiarella. Ah, sie. Ja. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Es gibt, also um es jetzt mal kurz sachlich zu machen, Ricky kann heute nicht dabei sein, weil es familiäre, private Gründe gibt, die ihn nicht an dieser heutigen Sendung haben. Weißt du? Ja, klar. Schön. Pocho, wir haben gerade schon über tote Musikanten geredet. Ja. Wusstest du eigentlich, dass der eine Dicke von den beiden Dicken, der Dickere von den beiden Dicken tot ist, von den Wildecker Herzbuben? Ja, aber schon länger, oder? Der ist schon länger tot. Ich wollte es nur mal sagen, weil das ist das, was ich weiß. Ja, macht Sinn. Weißt du? Aber du musst ja auch mal so sehen, dass das ja auch gut für die weitere Gesellschaft ist. Oh, dass der Dickere von den... Nah am Mikro. Ich krieg gerade Störgeräusche, Entschuldigung. Wärst du nah am Mikro, die Katze? Nee, das Handy. Oh. Das hört sich dann... Ist dir mal aufgefallen, dass dieses Störgeräusch... das war aber ein Red Bull Classic. Nee. Das war aber auf jeden Fall... Dann war es ein Maximal G. Das war ein Maximal G. Okay. Die Red Bulls sind aus. Mm. Ich trinke ja sehr wenig Zucker. Mm. Red Bull ist aus. War aber bei Rewe im Angebot für 99 Cent die Dose. Ich habe hier eine zweitgrößte Dose für einen Dieter mir extra geholt. Nicht die halbe Liter Dose, die 330 ml. Von Red Bull? Mhm. Schön. Normal? Normal, Vollfett, ja, ja. Mhm. Wobei aber ich muss sagen, dieser Maximal G Sugar-Free ist völlig okay. Na, also bei Sugar-Free, da mache ich nicht mit. Sei mir da nicht böse, da mache ich nicht mit. Ich finde so ein es gibt ja von Red Bull... Nicht nur Sugar-Free, sondern auch with zero calories. Ne? Yeah, diesen, yeah. Der schmeckt wirklich gut. Der schmeckt mir wirklich gut. Nicht, weil ich mir denke, da ist anstatt Zucker Aspartam drin, da kriege ich anstatt einer Fettleber einfach nur Instant Krebs. Mm. Nee, der schmeckt mir auch richtig gut. Dann ist es auch super. Ich akzeptiere auch Menschen, die sagen, wenn sie sagen, die trinken Cola Light, weil sie ihnen schmeckt. Jeder muss aber auch bei mir akzeptieren, dass ich sage, ich kann diesen Nachgeschmack nicht ertragen. Mm, das verstehe ich. Ne? Also wenn du wie ich schon in der Puller Vollfett-Cola gekriegt hast, dann kannst du damit nicht einfach aufhören. Nee, das stimmt. Vollfett-Cola. Ich finde, da sollte ich mal echt ein Copyright draufsetzen. Das ist echt gut. Du bist aber auch, du warst ja nie richtig adipös, ne? Nee, natürlich. So richtig fett warst du immer? Wie die meisten unserer Hörer? Ich bin auch jetzt nicht schlank. Naja, aber es gibt ja wirklich Menschen, die saufen und fressen alles und werden nicht dick. Und das ist ja so ein Instant-Hass, den man auf diese Person hat. Ja, meine langjährigste Freundin war ja auch so. Ich mag ja generell Frauen, die sehr, sehr schlank und am besten auch klein sind. Das ist so mein Beuteschema, um es mal so zu nennen. Mhm. Und als ich damals mit ihr zusammen war, wog Dana 39 Kilo. Das weiß ich noch. 39 Kilo? Mhm. Und das war immer ganz lustig, ich konnte es immer so hin und her werfen und so, das war kein Problem. Auf jeden Fall, die hat auch immer nachts gegessen, bis zum Umfallen, Schokolade, alles. Und die hat nicht zugenommen. Aber das ist auch wirklich ein unsympathischer Wesenszug. Also essen zu können, was man möchte, ohne dass man dafür Repressalien zahlen muss. Ja, aber auch, dein Wesenszug ist auch nicht besser, wenn du dann einfach mal sagst, ja, ich will jetzt mal richtig schlank werden und wirst es dann auch, ist auch nicht gerade nett. Chris, wenn ich ein Foto von dir jetzt sehe und mich daran erinnere, als ich dich zum ersten Mal komplett gesehen habe in der Böhmermann-Aufzeichnung. Wie viel Kilo liegen dazwischen? 40. Ja. Ne? Ist auch gemein von dir. Das Bild ist von heute, was ich dir gerade geschickt habe. Da bin ich, habe ich Nervenzusammenbruch gehabt auf der Arbeit. Okay. Ja. Ne? Also so sieht das heutzutage aus, wenn man in kirchlichen Kindertagesstätten arbeitet, da ist man einfach psychisch auch so an der Grenze des Machbaren, dass man wirklich sich einfach mal zusammenkauert, in der Ecke hockt und weint. Aber wie schön, dass wir doch den gleichen Haarschnitt immer noch haben. Ne? Das ist so ein guter Undercut. Am Kopf auch. Ja, das sowieso. Ja. Hast du Fußball geguckt oder wollen wir ein bisschen über Ja, wir können ein bisschen über Fußball reden. Also, ich habe auch auf Twitch, alle Twitch-Zuhörer, ich sehe es, im Moment bin es nur ich, der mir bei Twitch selbst zuguckt. Hallo Pocho. ich habe es Länderspielausgabe genannt. Ja. Aber das Drumherum ist eigentlich viel interessanter. Natürlich können wir auch mal auf die Spiele eingehen, aber um ehrlich zu sein, hat mich das nicht so wirklich interessiert. Ach, der Knackfrosch ist auch da. Ach, dann freue ich mich. Der Knackfrosch? Ja. Ich suche gerade deinen Tweet, wo du den... Ja. Wahrscheinlich den... Ah, da ist er. Ach nee, das ist Oliver Bierhoff. Pocho, hast du gar nicht den aktuellen Twitch-Feed geredet? Doch. Ich schicke ihn mal rein. Wir haben ihn schon. Du hast schon. Sehr gut, danke. Danke für den Retweet. Ach, nichts zu danken. Es ist in diesen Spielen eins deutlich geworden. Und das bezieht sich halt auch auf die Situation, die da weitergeht und weiter stattfindet. Es ändert sich nichts. Und wenn ich dann diese Berichterstattung mitkriege, nach einem 0-0 gegen Frankreich, in einem, und ich bin der Meinung, glücklichen 2-1 gegen Peru, ja. Ist das unser neuer Stellenwert, dass wir damit zufrieden sind? Ich bin kein Fan der deutschen Nationalmannschaft. Oder der Mannschaft. Oder wie auch immer sie jetzt heißt. Der Claim ist ja geblieben, ne? Der heißt Claim weiter die ist Mannschaft. Geblieben. Nur das Best Never Rest ist auch weg, ne? Oh, und Sism ist weg. Und Sism. Sism ist weg und Best Never Rest, ja. Ja, ich habe die erste Halbzeit von Deutschland gegen Frankreich gesehen und null Halbzeiten von Deutschland gegen Peru, was mich absolut dazu qualifiziert, über diese beiden Spiele zu reden. Mhm, ich habe aber vom ersten Spiel eine Zusammenfassung gesehen. Ricky lebt also noch, er kann noch, ganz wichtig, jetzt kommt was rein, jetzt. Breaking News, ja. Ich rede in der Zeit einfach mal weiter und du beobachtest einfach. Ich beobachte das kurz. Du beobachtest den WhatsApp-Chat. Nein, ich habe auch nicht alles gesehen von den Spielen. Will ich auch gar nicht, weil da habe ich andere Sachen zu tun. Ich habe es in unserer Vorkonferenz und in unserer Präkonferenz, wie wir es nennen, habe ich es ja schon gesagt. Ich habe Scum geladen. Interessantes Spiel. Ich wünschte, DayZ war heute so weit wie Scum bei der Veröffentlichung. Es ist ja noch Early, ne? Early Access. Alpha, ja. Alpha. Aber das Tolle ist, man muss und kann da kacken und pinkeln. Und wenn man jemanden den Kopf abgesägt hat, kann man dem anderen dann auf den Kopf scheißen. Deswegen habe ich das Spiel gekauft. Ist gut, bin super. 17 das, Euro, Alter. Also ist ja, ich habe mir jetzt auch das um jetzt nochmal über die Nationalmannschaft zu reden, am Freitag dieses Spider-Man-Spiel habe ich ja gekriegt, ne? Mhm. Und heute habe ich wieder bei Twitter gelesen, dass einer Spider-Man durch hat. Und man braucht für die Kampagne, für die Story braucht man 10 bis 15 Stunden. Und Freitag gab's das Spiel. Und ich frage mich, wie man von Freitag auf, was ist denn heute, Dienstag, wie man da 15 Stunden Video spielt. Das geht in meiner aktuellen Realität, geht das nicht mehr in meinen Kopf. Ich kann es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr gepaart, wie das geht, 15 Stunden seit Freitag Videospiele zu spielen. Das geht irgendwie nicht mehr und ich war wirklich schockiert, wie das geht. Also ich weiß es wirklich nicht, wie das erwachsene Menschen noch irgendwie hinkriegen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich neidisch bin. auf die Menschen. Das ist genauso wie diese ganzen Typen, die sagen, ha, ich habe Unbreakable Kimmy Schmidt für mich entdeckt und habe direkt am ersten Wochenende die ersten 3 Staffeln gebinged. Wie geht das, frage ich mich. Hast du Leute, die wirklich gebinged sagen in deiner Umgebung? Ja, ja, absolut. Ja. Ich frage mich, wie man 3 Staffeln von irgendwas in einem Wochenende gucken kann. Es geht mir nicht in den Kopf. Es ja, ist doch, aber jetzt denk doch mal an die Zeit zurück, als du, hast du mal Single in deinem Erwachsenenleben oder bist du immer von Beziehung zu Beziehung gegangen? Wenig Single. Ja, dann kannst du da nicht so mitreden, aber jemand wie ich, der das perfektioniert hat, um es mal positiv auszudrücken, ist das ohne weiteres möglich. Ich habe zum Beispiel Breaking Bad habe ich in 5 Tagen geguckt. Komplett. Alle, was sind das, 5 Staffeln? Wie viele Staffeln gibt's denn da? Das kann ich dir jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, aber es waren, also ich hatte ungefähr 3,5 Stunden Schlaf und den Rest habe ich geguckt. Also 20 Stunden am Tag. Naja gut, das machst du jetzt aber auch nicht jede Woche. Na, das geht ja auch nicht. Wenn ich ja, arbeiten muss, geht das zum Beispiel nicht. Aber, ne? Ja, also das, ich weiß nicht, ob das nicht so ob das so gut ist, weiß ich nicht. Da bin ich dann wirklich so spießig und ja, nee, spießig, Punkt. Dass man sagt, dann geh mal lieber raus, laufen und mach ein bisschen was für dich, anstatt ja. Spider-Man seit Freitag durchzuspielen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Du, wenn du das so machst, mach das. Wenn dir das Freude bereitet, mach das. Auch Leute, ich habe auch Leute im Bekanntenkreis, die sich sowas wie goldene Ventilkäppchen für ihr Auto holen und sowas. Mach ja. das ruhig, aber bitte meckert dann nicht darüber, dass ich mich darüber auf anderer Seite freue, dass ein neues Spiel rauskommt oder dass es bei Rocket League jetzt einen Rocket Pass gibt, womit ich noch mehr Geld ausgebe für ein Spiel, was ich schon habe, aber dafür tolle neue Reifen bekomme. Was ist denn der Rocket Pass? Ja, das ist so wie so ein Season Pass, wo du dann verschiedene bessere Drops kriegst und so weiter. Ach so, okay. Naja, dass das so ein Season Pass ist, das habe ich schon gedacht, aber da kriegt man wahrscheinlich nur so Kosmetik-Sachen, oder? Ja, ja, genau. Ja. Na gut. Jedem das sein, ne? Ich habe das ja nicht kritisiert, ich habe das ja lediglich in Frage gestellt, wie das geht bei erwachsenen Menschen. Ja, das geht, glaube ich, auch nur dann, wenn man einen ähnlichen Lebenswandel führt, wie ich ihn führe. Natürlich geht das nicht, wenn man Familie hat, dann wäre man ein ziemlich schlechter Familienmensch. Möglicherweise, ja. Aber meine Katze hat echt nichts dagegen. Also ich kann dich gleich gerne nochmal fragen, die ist im Moment nicht zugegen. Mischka, hast du was dagegen, dass ich so viel zocke? Okay. Hat sie, scheinbar okay. doch, ne? Ja, Moment, sie redet gerade noch. Ich möchte nur nicht gehört werden, darum muss ich das rausnehmen. Okay. Ja, sie sagt, sie hat nichts dagegen, dass ich so viel zocke. Ah, okay. Ja. Ja, sie ist aber, sie mag das nicht, weil dann immer die, wenn ich so viel zocke, natürlich auch die Luft schneidbar ist in jedem Raum von mir durch die ganze Kiffer- und Raucherei. Ach so, ich dachte, ne? durch die Vergasung aus deinem Arschloch. Nee, die geht eigentlich. Obwohl ich heute zum Beispiel, ich hab den ganzen Tag nichts gegessen und wenn du dann so diese Reste, das ist genau wie in einem leeren Tank, weißt du, wenn du diese Reste dann so rauspresst, das ist schon eklig. Auf dem Pott oder Gasmäßig? Nee, überall, wo ich gerade bin. Ja. Also, ich lasse da, was auch toll ist, bei meinen Eltern, das ist auch super, bei meinen Eltern im Dorf haben die jetzt die Spaßkasse weggemacht. Und da steht da jetzt nur noch so ein kleines Häuschen mit einem Bankautomaten und einem Kontoführungsterminal drin. So D-Fläche, 4 Quadratmeter. Ja. Eine größere Telefonzelle. Wenn ich da mir Geld holen gehe, dann warte ich immer richtig ab und dann lasse ich richtig gerne einen drin stehen. Der steht Echt jetzt? Bestimmt eine Stunde ein drin. Ja, wie sagst du das? Rebelliell. Rebelliell? Ja. Oh, ich hab hier. Der Knackfrosch schreibt im Chat, Sozialleben ist besser als Videospiele in 2 Tagen durchzuspielen. Kann ich nicht nach. Das ist ja wieder wertend. Das ich bin gut. da vielleicht eher auf der Seite vom Knackfrosch. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie alt der Knackfrosch ist und welche Situation es so bei ihm gibt. Das, wie gesagt, das mag immer am Lebenswandel und an der Einstellung eines Menschen liegen. Ich würde niemals was dagegen sagen oder jemanden kritisieren, nur weil er auf Familie steht. Aber wie gesagt, ich erwarte dann auch andersrum auch, dass jemand auch das, nee, ich erwarte es nicht, es ist mir eigentlich scheißegal, ob Leute das akzeptieren. Wollte ich gerade meinen, ja. Ne, also, naja. Ja. Aber egal, nochmal auf Fußball zurückzukommen. Länderspiele haben schon auch vor der WM für mich eine 36 Familie, 2 Kinder und 1 Hund. Ja, siehste, das ist doch, ich bin auch 36. Noch. 6 Wochen. Aber ich habe halt keine Kinder. Oder auf jeden Fall keine von denen ich weiß. Und meine Katze, wie gesagt, wie ihr gerade mitgekriegt habt, die hat nichts dagegen. Also, dann ist das okay. Ja. Ich habe schon längere Zeit wenig Interesse an der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das geht sogar so weit, dass ich sagen würde, dass ich 75% der Spiele nicht sehe. Mhm. Mhm. Gar nicht sehe. Und besonders seitdem jetzt auch viele Länderspiele auf RTL laufen, sehe ich noch genau. Mehr. Ja. Das ist alles. Ja, Diese jetzt, auch jetzt, diese Doppelmoral. Du hast ja gesagt, du hast nur eine Halbzeit oder so gesehen. Ja. Ich fand's toll bei Peru, wie man dann gezeigt hat, wie ich glaube, Hummels war es, der dann bei den Fans stand und mit den Fans geredet hat und Autogramme gegeben hat. Meinen die, dadurch ist jetzt alles gut? Das hat mich nicht gestört. Ja. Das ist nicht das, was mich stört. Der Grindel ist das, was mich stört. Und der wird da unbeschadet aus der ganzen Scheiße rausgehen. Das ist doch nicht normal. Ja, das ist nicht normal. Und Bierhoff, die dumme Sau. Jetzt hat er noch durch mich auch noch einen Titel gekriegt. Ja. Können wir ja direkt mal auflösen. Dieter der Woche. Ja, das ist Oliver Bierhoff. Ja. Oliver Bierhoff, der Stakeholder schlechthin. Mhm. Naja. Naja, das war auch die Sache. Stakeholder ist kein, kein Fun-Wender, ne? Nee. Ich hab's dann auch. Und das Blöde war. Ja. In dem Moment fühlt, als ich diese PK gesehen habe, ich habe mich in dem Moment, und das tue ich ganz selten, da habe ich mich wirklich blöd gefühlt, weil ich nicht wusste, was ein Stakeholder ist. Das war mir vorher nicht bekannt, bis ich es mir durchgelesen habe. Gebe ich ehrlich. Okay. Wusstest du das vorher, was das ist? Das ist ein Teilhaber. Ein Teilhaber, genau. Genau, ja, das wusste ich schon, aber ich habe es auch im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft oder Fußball habe ich so noch nicht gehört, weil das sehr, sehr, sehr, sehr fremd für mich ist. Mir ist schon klar, dass der Fußball so sehr kommerzialisiert ist wie noch nie in der Geschichte des Fußballs, aber ich glaube, ich möchte das gar nicht hören und wissen, dass man über die Nationalmannschaften mit Stakeholdern oder so in Verbindung kommt. Ja, ich glaube aber auch, dass wenn man irgendwie einen halbwegs geraden Gedanken führen kann, dass man solche Begriffe auch gar nicht droppt in irgendwelchen Pressekonferenzen oder so. Ich glaube schon, dass man intelligent genug sein kann, um diese romantisierenden Vibes, die der Fußball ja nun mal mit sich bringt, einfach auch wahrt, indem man nicht so scheiße wie Stakeholder und Hashtags benutzt. Weißt du, was ich meine? Ich finde das so unpassend und unangebracht von seitens Bierhoff und Grindel und allen anderen Menschen. Das entfremdet sich mir so unglaublich sehr, aber dieses Produkt Begriffe. Nationalmannschaft. Ich finde, der hat eine französische Bulldogge, der Knackfrosch. Da bin ich ein bisschen eifersüchtig. Bulldoggen sind grundsätzlich sehr geile Hunde. Knarscht lauter als er, okay. Ja. Aber wie gesagt, Bulldoggen sind super Hunde, die sind klasse. Aber wenn ich mir einen aussuchen dürfte, wäre es ein Jack Russell Terrier. Jetzt wird jeder kommen, ja, die sind so aktiv und so. Ja, weiß ich darum habe ich auch keinen, weil ich es nicht schaffen würde, beruflich und so weiter. Aber es gibt für mich keine cooleren Hunde äußerlich. Aber egal, darum habe ich eine dreifarbige Katze, die ist genauso cool. Eine dreibeinige Katze hast du? Dreifarbige Katze. Ach so. Eine Glückskatze. Ich dachte, der fehlt ein Bein. Nein, der fehlt kein Bein. Na gut. Aber es sind manchmal die Begriffe, die mich dabei schon. Die Weltfremdheit, die du eben angesprochen hast, zieht sich ja nicht nur durch die Nationalmannschaft, sondern durch alles. Durch ob es die Politik ist und so weiter. Und was wir in den letzten Tagen erleben. Was ist denn da los? Willst du wirklich über Köthen reden? Ich will noch nicht mal über Köthen reden. Das wäre der Schluss, worauf ich komme. Aber was ist denn da los? Ich fühle mich sehr unkomfortabel, wenn ich das Wort Köthen ausspreche. Ja, weil du dann an Koten denkst. Richtig. Ja. Aber was ist denn da los? Wie kann denn ein Verfassungsschutzpräsident, ja, wie kann der denn hingehen und sagen, naja, also, auch wenn es jetzt zurückgerudert ist, so hat er ja gesagt in der Bild-Zeitung, naja, also Videos, Hetzjagden, die hat es nicht gegeben. Die kriegt jeder beim ersten Klick ins Internet, kann der die sich angucken? Aus 60 Kameraperspektiven. Ja. Da kannst du doch nicht hingehen und jeden einzelnen Menschen für dumm verkauft. Und dann frage ich mich auf zweiter Linie, warum gibt der Verfassungsschutzpräsident ein Interview in der Bild-Zeitung? Ja, das finde ich auch immer schwierig. Mag ja sein, dass es viele Leute gibt, die Bild-Zeitung lesen. Mag ja sein. Da sind wir aber wieder bei Feingefühl. Ja, eben. Dass man da einfach instant, wenn du bei so einem hochbrisanten Thema, welches so hochbrisant ist wie noch nie, dass du da möglicherweise nicht gerade mit der Bild irgendwie ein Interview gibst. Ja doch, Mitte der 30er war es genauso brisant wie heute. Ja, gut. Ja. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich habe ja mal eine unglaublich tolle Begegnung vor Jahren schon mit einem AfD-Politiker gehabt. Ach nee, okay, gut. Und zwar stand der im Ausgangsbereich unseres Rewe-Marktes, unseres Ortsansässigen. Ja, und fragte das gibt es doch gar nicht, Potsche, sag mal, was machst du denn hier? Ja, tut mir leid. Auf jeden Fall fragte er mich dann, ob ich nicht Lust hätte, mal so über Politik und AfD und so weiter zu reden. Warst du dann noch in der SPD aktiv? Da war ich noch sehr aktiv, ja. Und da habe ich gesagt, ja, nee, das ist eher nicht so meine Einstellung. Ich bin da eher sehr weit links anzusiedeln. Ja. Und dann meinte er zu mir, ja, das wäre ja sehr 70er, wie ich wäre. Und da habe ich ihm geantwortet, ja, eure Politik ist sehr 30er. Ja, schön. Ja, und ja. Obwohl das Thema gar nicht damals, muss ja die Anfänge der AfD, da musst du ja mal zurückverfolgen, die hatten ja überhaupt kein rechtes Profil am Anfang. Das ist ja erst im Laufe der Zeit gekommen. Ja, ja. Die haben sich mal aufgestellt dafür, um die D-Mark zurückzuholen. Genau, richtig. Deswegen haben die auch dieses babyblaue Logo. Genau. Und nicht irgendwie eins, was ein bisschen reißerischer ist. Ja. So, aber was da im Moment passiert, dass die Politik sich nicht einig ist, dass der Bundesminister des Inneren Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet. Ja. Dabei wissen wir, dass das Oliver Bierhoff ist. Nein, wir wissen eher, dass dann im schlussendlichen Bereich ja dann Angela Merkel eigentlich die Großmutter aller Probleme ist. Aber darauf nochmal zurückzukommen. Du hast ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen Fußball. Nee, ist Quatsch. Das muss man wirklich mal ansprechen. Dass dann der, was da im Moment los ist, dass ich komme darauf nicht klar, Chris. Ich habe in meiner Abiturrede damals gesagt, wir werden irgendwann Bürgerkrieg auf deutschem Boden haben. Und ich sag dir, wie es ist, wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Den Gedanken hatte ich gestern. Ich bin ja morgen, ich bin ja ein morgendlicher Hardcore-Spießer. Ich höre ja NDR Info und den Deutschlandfunk morgens. Schon lange. Ja. Und da haben sie das so ein bisschen aufgerollt. Ja. Und heute Morgen, dass nur 1200 auf die Straßen gegangen sind in Köln. Ach, nur. Mhm. Was glaube ich, meiner Meinung nach unter der Woche, glaube ich, eine gute Zahl ist für alle Rechtsradikalen, die irgendwie noch den Kater vom Wochenende verarbeiten müssen, dass das 1200, gerade in der Stadt Köthen, ich weiß nicht, wie viele Einwohner die hat, dass das schon eine Ansage ist. Aber da habe ich mir heute auch gedacht, so weit von dem veritablen Bürgerkrieg sind wir vielleicht gar nicht mehr entfernt. Glücklicherweise würde dieser dann nur zwischen, ja, es ist natürlich immer, eine Partei muss natürlich immer in irgendeiner Weltanschauung immer Kacke sein, aber die es wahrscheinlich auslösen würden, diese ganzen Pegida-Kasper, da ist dann eher so eine Art Totlachgefahr bei mir, wenn die wirklich mal auf die Barrikaden gehen. Also ne, dieser Hutbürger ist ja die Speerspitze, der verkörpert ja so sehr den rechten Deutschen wie nichts anderes. Ja, wie gesagt, der Typ mit der bepissten Jogginghose Anfang der 90er in Rostock damals, der freut sich sein, dass es den gibt. Genau, weil der hat den jetzt abgelöst. Richtig. Der hat auch den abgelöst als der typisch hässliche Deutsch. Ja, und ich meine damit hässlich nicht nur äußerlich, weil auch das werde ich nicht werten. Ist mir egal, wie der aussieht. Nee, aber der Deutsche an sich ist schon ein sehr hässlicher Mensch. Ne, genau. Bis auf uns drei. Das definitiv. Ansonsten, ich meine, deswegen machen wir ja auch keine Facecam. Wir wollen den Leuten ja auch nicht zu viel geben. Richtig, gerade bei unseren Hörern, die auch wirklich sehr, sehr, sehr, sehr dick sind auch. Ja, ist das so? Wir haben sehr viele dicke und auch fette Menschen, die uns zuhören. Ja, aber die sind ja trotzdem sympathisch, ich mag sie trotzdem. Das ist richtig, ja. Aber ich wollte es nur mal sagen, man muss ja auch mal ehrlich sein, jetzt wo wir über Nazis reden, muss man auch mal über sehr, sehr, sehr, sehr dicke Hörer reden. Meinst du? Ja, ganz schlimm dicke Hörer. Du bist ja genau, du bist ja, was das angeht, ähnlich wie so ein Nichtraucher, der vorher Raucher war. Genau, ist absolut so. Ist wirklich so, ne? Und ich, was eigentlich totaler Quatsch ist, ich nehme mir jetzt einfach raus, weil ich sagen darf, Pocho, weißt du? Ich war ja auch mal ein fettes Schwein. Ja. Und ich darf es sagen. Darf ich eigentlich gar nicht? War totaler Quatsch. Das ist auch genauso. Ich liebe das, wenn man einfach von sich selbst behauptet, die Meinung, die ich jetzt gerade anstimme, die ist richtig. Nur weil ich es vorher angesprochen habe. Dass ja, aber das ist bei mir Meinung. Anders. Ich weiß, dass meine Meinung richtig ist. So sieht es nämlich aus. Weiß ich ja auch, dass deine Meinung richtig ist. Ja. Eben. Ja. Da gibt es auch keine Diskussion. Gut. Das ist, ja, Kurden. Ja. Und Ist das nicht für dich, ich habe das in der Dieter-Gruppe in WhatsApp auch gefragt, ist das nicht krass, wie das unsere Gesellschaft nicht registriert? Findest du das nicht krass? Was meinst du jetzt genau? Politisches Kalkül, was da im Moment stattfindet, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht. Dass Horst Seehofer dann sagt, ja, ich habe den Bericht zwar gekriegt, aber ich muss ja erstmal nach Berlin fahren. Ne? Also, wie weltfremd sind die eigentlich? Ja, da stehe ich, da bin ich zu 100% deiner Meinung. Da kann ich auch nichts hinzufügen. Aber ich dachte, du willst jetzt darauf hinaus, dass es doch sehr, sehr viel rechten Alarm gerade gibt in den Medien. Alter, und das ist ganz normal. Dass da wenig drauf reagiert wird. Ich glaube, da wird wenig drauf reagiert, weil viele Menschen, die es nicht propagieren, die es nicht in der Öffentlichkeit sagen, derselben Meinung sind und sich in ihrem Reihenhaus sich dann denken, ja. Mir passiert schon nichts, ne? Mir passiert schon nichts, genau, ja. Ich habe mit meinem Kumpel letztens gesprochen und habe gesagt, wie wäre das jetzt, wenn so eine Tat bei uns in der Stadt stattfinden würde? Ja. Und dann sich die AfD hinstellen würde und würde sagen, wir machen hier einen, und ich mache gerade Anführungsstriche, einen Trauermarsch. Ja. Ich glaube, die ganze Stadt wäre voll mit Rechten. Und pass mal auf, wird wahrscheinlich nicht so passieren, aber wenn man sich das jetzt mal zusammen träumen dürfte, wenn alle wirklich dieser Gesinnung näher stehen, würden da auch Leute sein, wo du dir ja wirklich schockierend an den Kopf fassen würdest, wer da alles dabei ist. Das auf jeden Fall, das hast du ja bei vielen Dingen. Ich war auch zum Beispiel sehr schockiert, als ich noch nicht so damit hausieren gegangen bin, was ich so in meiner Freizeit mache. Ich bin mal auf eine Silvesterparty gekommen und da saßen wirklich nur so Leute, die ich kannte, die man nur so flüchtig kannte, wo ich immer gedacht habe, das wären riesige Spießer. Und komm da in die Küche rein, da liegt erstmal ein Riesenhaufen Gras und daneben ein Riesenhaufen Koks. Und da habe ich mir echt gedacht, meine Fresse, was ist das für eine Silvesterparty? Ja. Ne? Aber darauf zurückzukommen, du hast in Deutschland diesen Nährboden, genauso wie du zum Beispiel der Balkan immer ein Pulverfass für Kriege bleiben wird, weil die Menschen nun mal halt so eingestellt sind. Ich habe auch noch nie Antisemitismus verstanden. Das habe ich in der letzten Ausgabe, glaube ich, auch gesagt. Den verstehe ich nicht. Noch weil ich nie verstanden. Mit Juden zusammengekommen noch bin. Noch nie verstanden. Das ist Sündengebocke. Ne? Das habe ich wirklich noch nie verstanden. Habe ich noch nie verstanden. Nicht ansatzweise verstanden. Nein. Schon damals mit den Kreuzzügen. Als sie da waren und ich das bei Twitter mitbekommen habe, als die Kreuzzüge waren. Ja, Hashtag wir haben Bethlehem und so damals, ne, weißt du noch, ja. Genau, brennender Busch und alles. Genau das, ja. Ich habe es wirklich nicht verstanden und ich verstehe auch, dass das Problem ist, die Menschen denken nicht weiter und die nehmen das, was gerade aktuell ist, nehmen die mal kurz wahr. Das Problem ist, das werden aber immer mehr. Kriegt denn keiner diese Umfragewerte mit? Ist es so ungewöhnlich, dass ich mir sonntags die Deutschlandfrage angucke und dann jede Woche erfahre, dass die AfD immer mehr Prozentpunkte gewinnt? Ja, und dass du dann irgendwann, dann passiert genau das Gleiche, wie wir es in der Geschichte schon mal erlebt haben. Natürlich nicht so, dass wir einen Bundespräsidenten haben, der bis zu seinem Tod da irgendwie wie Hindenburg damals und so weiter. Das ist nicht, das ist klar. Aber damals war es auch so, dass alle anderen Parteien dann auf einmal nichts mehr zu sagen hatten. Dass die SPD sich irgendwann dagegen gestellt hat und gesagt hat, wir machen hier nicht mehr mit. Was hat dann die NSDAP gemacht? Die hat sie einfach verboten. Ende. Ja. Und natürlich. Und solange diese Scheißpartei, und da muss ich mich jetzt outen, solange diese Scheißpartei weiter gewählt wird, ist sie fucking demokratisch gewählt. Da machen wir gar nichts dran. Wir müssen an die Menschen ran, an die Köpfe der Menschen muss man ran. In die Köpfe der Menschen, nicht an die Köpfe. Ich glaube, da benutzt du dann auch Die falsche Präposition, Entschuldigung. Die falsche Präposition, die auch ein AfDler nutzen würde, ohne zu wissen, was eine Präposition ist. Aber ich muss auch sagen. An den Kopf, auf dem Spielplatz von den Syrer. Da waren Syrer auf dem Spielplatz, die haben den Horst, den haben die in die Eier getreten, den müssen sie jetzt abschieben. Ja. Ja, natürlich, dann gibt's natürlich auch diesen super dusselig doofen Zufall, dass der eine, war es ein Afghane? Ja, klar. dass der auch noch letzten Donnerstag hätte abschieben werden müssen. Das ist natürlich, das spielt das ist, natürlich das maximal spielt in die Karten. In ihre Hände rein. Das spielt den alles in den Karten. Ja. Aber dann, wenn ich dann auch immer Gauland und die ganzen Boys höre, das ist alles das rhetorisch. Das sind ja eher Girls, die da nerven, finde ich. Das ist rhetorisch und auch, es ist audiovisuell, nicht nur von Gauland, sondern von allen Menschen, die du bei Pegida oder so auf der Straße siehst. Das ist alles so schwachsinnig und so unfassbar dumm, dass ich mir fast gar keine Angst mache. Weißt du, was ich meine? Das hatten wir damals genauso auch. Der Hitler ist auch immer nur ausgelacht worden. Ja, das stimmt. Das mag wohl stimmen, aber ich glaube immer noch an die halbwegs gebildete breite Masse der Deutschen. Ich nicht mehr, Chris. Ich habe da lange Zeit dran geglaubt. Ich nicht mehr. Ja gut, seitdem ich Ricky kennengelernt habe, glaube ich auch nicht mehr dran. Merkst du was? So spielt nämlich eine Person dann doch die Rolle. Ricky. Tja. Schon weh, dass er nicht da ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach ein paar Minuten tut es ein bisschen weh. Dass er nicht da ist? Ich finde es ganz gut. Nee, ja. Ja, also das ist ja auch immer die Gefahr, von der ich mich auch gar nicht bloß sprechen möchte, dass wenn dann irgendein Mensch aus dem Umfeld dann kommt, dass ich den verteidige, der da irgendwen auf irgendeinem Spielplatz in Köthen zusammengeschlagen hat, obwohl der hätte abgeschoben werden müssen. Natürlich bin ich dafür, dass wenn Menschen, die hier irgendwie Aufenthalt bitten, sich auch zu benehmen haben. Das ist mir schon klar. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich irgendeine rechte Gesinnung habe, sondern das ist einfach normaler Menschenverstand. Und wenn der irgendeine Scheiße gebaut hat, der war ja irgendwie 6-mal oder so, ist er aufgefallen oder irgendwie sowas? Kann gut sein, habe ich nicht durch die Information. Dann bin ich natürlich auch der Meinung, dass man dem rauskomplimentieren müsste. Ne? Das ist ja völlig klar. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendeiner rechten Gesinnung bin, sondern dass ich einfach noch halbwegs vernünftig der Meinung bin, dass wenn man hier erstmal ankommt, dass man auch erstmal guckt, dass man sich hier ein bisschen einpflegt in das ganze Thema. Ja, und natürlich weiß man dann da auch nicht, wer da den Stress angefangen hat, ob es der Nazi war, ob es der Afghane war. Ja, völlig egal. Das ist ja wirklich an sich, egal. Am Ende des Tages ist es völlig egal. Am Ende, Lothar Matthäus könnte es nicht besser sagen. Ne? Lothar, der hat sich übrigens, ich glaube, am letzten Bundesligaspieltag hat er sich selbst paraphrasiert. Was hat er gemacht? Wäre Fahrradkette. Er hat sich selbst zitiert. Ja, toll. Stark, ne? Das machen in der Regel auch nur Menschen, die sehr von sich überzeugt sind. Und The Rock. Der spricht ja auch in der dritten Person von sich. Das da war aber auch. Ja, das müsste man manchmal im Alltag wirklich mal einbringen lassen. Ich versuche es ja in letzter Zeit schon oft so, dass ich uralte Wörter benutze oder Ausdrücke. Ne? Wie sie Keil zum Beispiel. Das jetzt nicht in dem Fall. Ach so, ich dachte. Aber so Ausdrücke, wenn etwas super oder ist, dann ist das astrein. Oh, astrein ist super. Oder harte Schiene. Harte Schiene? Harte Schiene, ja. Da fährst du aber eine harte Schiene. Ne? Ja? Ist das sowas wie harte Gangart? Oder? Ja, oder du musst dann einfach Wörter benutzen, die man wirklich. Oh, die Dame ist aber kokett. Ja. Kokett ist auch stark, ja. Ne? Ja, also sowas, das mal wieder in den Sprachgebrauch zu bringen. Aber da stehen die Stakeholder halt vor. Da hat jeder Stakeholder erstmal recht. Wenn der sagt kokett, da kannst du keinen Hashtag mehr vorsetzen. Ich weiß auch gar nicht, warum es die in jedem Restaurant gibt, die Koketten. Also, ja, so also, Koketten wie die Stakeholder, die gibt es ja alles im Restaurant. Ja, gibt es alles im Restaurant. Ja. Das Schlimmste sind Kroketten. Mhm. Das ist schon lange her. Waren wir auf einer Hochzeit. Schwer selbst zu machen, ne? Was heißt schwer selbst zu machen? Das ist halt eine Scheißarbeit. Mhm. Ja, so eine Kartoffelmasse machen, die musst du ja vorkochen, die Arschlöcher. Ja. Da musst du die durch eine flotte Lotte pressen und dann musst du da ja ein Ei dran machen, Muskat, Salz, Pfeffer und dann musst du das so ein bisschen verzwirbeln und dann musst du da so eine Wurst rausrollen und die knippst du dann ab mit so einem Geizhals, mit so einem Plastik. Ach, der heißt Geizhals? Der heißt Geizhals? Wie heißt denn das richtig? Es ist genau, ich habe den Beruf jetzt, den übe ich jetzt 10 Jahre aus und ich weiß nicht den fachlichen Begriff für Gummifotze. Ich weiß, wenn das wird da jetzt in dem Betrieb erstmal nicht passieren, dass ich einen Auszubildenden oder Auszubildenden kriege, wobei ich nur Auszubildende nehmen würde, versteht sich ja von selbst. Natürlich. Hallo? Ich wüsste nicht, wie ich sagen, Belinda, gibst du mir mal bitte Ich müsste stocken und würde mir dann selber die Gummifotze holen, weil ich nicht wüsste, wie es heißt. Was ist denn die Gummifotze? Das ist dieser, wird oft bei Teig, wenn du Teig in der Schale noch hast und oder wieder nur verwandt. Warte, so rauskratzt damit? Ja, so rauskratzt, so aus Silikon vorne. Ja, die Fotze, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Wie heißt denn das? Ist das ein Schaber? Reste. Das ist ein Gummischaber? Gummi. Ja. Möglicherweise heißt es so nicht, aber man könnte es so im Mainstream verkaufen und jeder wüsste, was gemeint ist. Gummi. Silikon-Titte. Ich habe eine tolle Doku gesehen, Pocho. Was hast du geguckt? Ich gucke ja auf, um jetzt nochmal zur halbwegs gebildeten Mittelschicht Deutschlands gehören zu wollen, mit der Brechstange. Ich gucke, nicht immer, weil nicht jedes Thema interessant für mich ist, gibt es auf Arte Regards. Kennst du das? Nee. Kommt jeden Tag, Montag bis Freitag, Regards um 17.45 Uhr oder so. Ist immer Ritual. Sonntags gucke ich mir dann immer an, was da unter der Woche so für Themen sind bei Regards. Das heißt einfach nur RE-Doppelpunkt. Und da gibt es immer andere Themen. Das ist super, super. Und zwar war jetzt letzte Woche Thema oder da wurde das Bordoll begleitet. Kennst du das Bordoll? Nee. Das Bordoll ist ein Bordell mit Dolls. Ach, Quatsch. Ja, die haben 13 Puppen. Es kommt aus Asien, dieser. Ja, Band. Ich kenne diese Real Dolls und sowas. Diese Real Dolls, die sind ja richtig teuer, ne? Die kosten anderthalb tausend Euro und so. Und da hat die 13 diese Puppen und da kannst du dich dann für eine Stunde mit einquartieren. Das ist ja nicht wahr, oder? Ja, eine Stunde 80 Euro im Bordoll. Und da haben sie unter anderem auch die Reinigungskraft, war so eine, ich sag mal, Anfang 60, Ende 50, Anfang 60, sah schon ein bisschen runtergeritten aus, die Alte. Der konnte sie auch so schnell nichts mehr vormachen. Die hat die Puppen nach dem Akt gereinigt. Unter anderem, die hat da ganz, ganz, ganz offen und locker hat die darüber ihren Job geredet und hat gesagt, also ich würde mich mehr davor ekeln, in irgendeinem Restaurant die Teller sauber zu machen. Also hab ich mir ja, aber gedacht, gut, wenn sie dazu meint. Absolut. Absolut, Gold, so welche Arbeitskräfte sind Gold wert. Absolut. So. Ja. Und dann hat die gequatscht ein bisschen, hat da ihr Täschchen aufs Bett gelegt und diese Puppe, die war so in der Fötusstellung, lag die da, benutzt. Und dann erzählt so, ja, dies, das und das muss alles gemacht werden und holt dann erstmal so schwarze Handschuhe raus und klatsch, klatsch, macht sich so ihre Handschuhe über die Hände und dann so völlig selbstbewusst und legt sie dann die Puppe auf den Rücken und spreizt die Beine und dann antwortet sie auch auf Fragen von dem Kameramenschen wahrscheinlich, der dann ein paar Fragen stellt und schiebt erstmal ihre Hand schön in unten rein. Und wischt da erstmal das Loch unten aus. Und während sie das macht, hat sie auch erzählt, ja, also sie glauben ja nicht, was die Männer hier für Fantasien ausleben. Also die glauben gar nicht, wie oft ich jetzt, die hat ja irgendeinen Namen, die Puppe, wie Antje. Ja, also sie glauben nicht, wie oft ich der Antje schon die Haare schamponieren musste und so. Da habe ich mir gedacht, ja, ach, ich weiß jetzt nicht so recht, ob ich 80 Euro dafür zahlen würde. Also ich grundsätzlich für Sex Geld zahlen, da musst du schon, also so, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt mit einer Puppe und so, ich mit einer Puppe finde ich es auch sehr befremdlich. Finde ich jetzt schwierig, sage ich mal ganz ehrlich. Da müsste man natürlich jetzt die meinen Badewannenkackers haben. Aber wir gehen da ja meistens sehr kongruent, was solche Sachen angeht. Auch bei wieder ein schönes Wort. Auch wieder ein schönes Wort. Kongruent. Kongruent, ja. Ja. Ist wie diametral, benutze ich auch sehr gerne. Und auch die meisten Leute denken dann immer, ich habe irgendwie einen Schlaganfall gehabt. Ja. Der redet nur wirres Zeug. Der redet im Fieberwahn. Mit dem Fieberwahn. Er benutzt Wörter, die aus seiner längst vergangenen Zeit stammen. Ja. Und dann haben sie da auch noch einen aus Großbritannien begleitet, der wohnt mit 6 Puppen zusammen zu Hause. Da sind auch richtig Bilder mit ihm und den Puppen an den Wänden. Ganz groß. Ich musste die Doku eigentlich mal schicken. Also du wirst sicherlich hängen bleiben. Geht immer 30 Minuten so eine Folge. Sowas bleibe ich immer hängen, Alter. Das ist, ey, wirklich ganz groß. Ganz großes also, Unterhaltung. nichts, es geht ja auch nichts über einen guten Feiertag auf Dreisat. Da laufen ja auch immer die besten Dokus. Also auf Dreisat? Ja. Ich habe jetzt WDR ein bisschen für mich entdeckt. Okay, ja, das ist. Was kommt denn auf Dreisat? Ja, auf Dreisat kommt zum Beispiel nachts oft Rockpalast und sowas, so alte Konzerte, was immer cool ist. Und auch, wie gesagt, Dokus und so weiter laufen da auch viele. Okay. Stark. Was natürlich durch die Mediatheken alles ein bisschen aufgeweicht wurde. Ne? Ja, natürlich. Ja, ist ja immer alles ist heutzutage on demand available und ja. So. Ne? Ja, ja, ich werde auch anfangen, meine DVD-Sammlung irgendwann zu verkaufen. Ja, habe ich auch gemacht. Das lohnt sich halt nicht mehr. Ich war, das war, glaube ich, noch in meinem Urlaub, auf der Videospielbörse. Okay. Hier in Hannover. Mhm. Einfach nur, ja, bin da jetzt nicht hingegangen, um, weiß ich nicht, irgendwelche Spiele zu kaufen oder so, sondern einfach nur, um da mal gewesen zu sein. Und das also erstens laufen da ja nur weirde Dudes rum. Mhm. Ganz, also dick und alle Käppi. Alle Käppi, wo der Schirm vorne gerade ist. Oh ja, und mit Aufkleber vorne drauf. Mit der Augen im Aufkleber und Kannst du bist ja doch noch ein bisschen jünger als ich, aber Schirm viel, vorne gerade weit, geht gar weit nicht. Aus jünger, viel jünger bin ich hier. Ja. Da erinnere mich nur dran. Aber Schirm vorne gerade geht gar nicht, ne? Ja, es geht gar nicht. Nee, aber es scheint irgendwie eine Art Kultur heutzutage zu sein, die Rocket Beans mitprägen oder so. Ja, ich bin ja, auch wenn es vielen wahrscheinlich missfallen wird, ich bin ja bei was die Rocket Beans angeht, ziemlich raus. Ich bin Etienne schon vor Monaten entfolgt, weil mir seine überhebliche Art so mittlerweile auf den Sack geht. Der meint ja alles besser zu wissen. Das ist auch so, ja. Und die Leute, die mir gefallen bei den Rocket Beans, kommen halt zu kurz. Ne? Ja, ich verstehe auch den YouTube-Channel von den Rocket Beans nicht so richtig. Da kommt, weiß ich nicht, manchmal kommt da am Tag gar nichts. Und dann kommen ein paar Sachen. Also ich verstehe das nicht so recht. Weißt du, was ich meine? Also, ja, klar. Warum da so wenig kommt? Das ist ja eigentlich der aktuelle Puls der Zeit, so, dass ich das on demand gucke auf YouTube und nicht, dass ich da um 20 Uhr sonst was sitze und mir das angucke. Ich kann mir nur vorstellen, dass es mit irgendwelchen Werbepartnern zusammenhängt, weil die wollen sind ja auch wieder zurück auf Twitch, die waren ja auch mal ganz weg von Twitch. Ja, ja, genau. Jetzt sind sie wieder da und da gibt es wirklich so viele mittlerweile. Also sie wollten mal Vorreiter sein, aber da haben sie es halt auch verpasst, weil theoretisch bin ich ja auch genau angesiedelt wie die. Natürlich haben die 2000 Zuschauer mehr. Ja, aber die haben gar nicht so viel. Das wundert mich immer, wie man dann 100 Mitarbeiter haben kann. Haben die 100 Mitarbeiter? Die haben die 100 jetzt geknackt, ja. Das ist ja unfassbar. Ja gut, die machen die Videos und alles selber. Ja, aber die haben doch immer nur so, weiß ich nicht, so Kino Plus, wenn ich das mal donnerstags irgendwie... Ja gut, das ist ein besserer Podcast. Das ist ein besserer Podcast, ja, genau. Und wenn ich den mal irgendwie angucke, dann bei YouTube im Stream, dann haben die auch irgendwie so 6.000, 7.000 Live-Zuschauer. Also das ist doch gar nichts, oder? Nee, das ist eigentlich gar nichts. Wobei ich auch Kino Plus genauso, ne? Da interessiert mich eigentlich nur, was der Schröckert sagt. Genau. Ja. Und dem Schröckert folge ich auch noch weiterhin. Auch dadurch kriege ich natürlich in meine Timeline auch ein bisschen Sachen reingespült an Content. Aber sonst, und dieser andere, wie heißt der? Der nur bei Kino Plus manchmal dabei ist. Bada Bing oder? Bade. Genau. Andy Bade. Genau. Der ist auch nicht schlecht. Wobei der manchmal Meinungen zu Filmen hat, die ich auf der völlig anderen Seite habe. Aber wenn der sagt schwarz, ist es bei mir weiß. Ja, ich komme mit dem ganz gut klar bei Kino Plus, weil der so eine. Der ist auch schon weit über 30, muss der weit über 30. Also, ja, das ist sehr nett von dir, ja. Nee, der ist, also lass ihn 40 sein, wirklich. Ja. Werde ich auch bald. Ich mag diese Rhetorik von ihm, weil ich die nicht habe, aber die bewundere ich. Er hat so eine Rhetorik drauf, die so. Obwohl er das nicht professionell macht, ne? Ja, er begeistert sich für ganz kleine Momente, Dinge im Film, im Leben. Da begeistert er sich. Und das kann ich nicht. Aber das würde ich so gerne können. Das sind diese Momente an Smalltalk, bei der ich auf jeder Party wenn ich in der Dubai bin oder so, wenn wir da neue Leute kennenlernen. Damit kannst du immer punkten. Ja, das ist aber immer der Moment, wo ich scheitere. Ach, das glaube ich dir nicht. Nein. Das auf lange Strecke. Ich dir nicht. Bro, das glaube ich dir nicht. Nee, pass auf, okay. Hast du recht, gebe ich dir recht. Wenn mich der Gegenüber interessiert, wenn man einen gemeinsamen Nenner hat, dann kann ich durch. Du kannst schon zwei Sätze aneinander rein und alles. Und du kannst, ja, pass auf. Sonst würdest du nicht seit Jahren auch Podcasts machen, genau. Pass auf. Du hast recht. Radiere diese Aussage und würde einfügen, wenn die Person mich gegenüber interessiert, wenn ich die interessant finde, wenn wir einen gemeinsamen Nenner haben, Fußball. Ja. Wenn wir Shisha-Rauchen sind, läuft da immer auf den Fernsehern oft Sky oder sonst irgendwas. Ne? Dann hat man gerade auch in dem Metier bei den Brüdern ist immer PSG, Real, Barca, findest du immer einen gemeinsamen Nenner. Ne? Mhm. Und wenn man sich auch noch ein bisschen im Fußball auskennt, dann ist man sowieso erstmal, wird man auch ein bisschen bewundert, ne? Weil die meisten kennen ja nur ihren Verein. Genau, die meisten kennen nur Neymar, Ronaldo und das war es dann auch schon bald. Ne? So. Und ich habe aber das große Problem, schon immer bei Partys etc. Smalltalk zu führen mit Menschen, wo ich mir denke, die Meinung interessiert dich nicht oder sonst. Ja, die Meinung interessiert mich nicht und ich kann mir auch vorstellen, dass es da aus dem Gespräch, wenn ich darum mich bist da du auch wahrscheinlich, darum bist du auch wahrscheinlich jemand, der auf Partys so jemand ist, der reinkommt und bang, hier bin ich. Und nackt bin auch oft. Ja. Ich gehe auch oft nackt auf, jetzt wo ich deswegen habe ich auch so abgenommen, um mir das zu erlauben. Damit dein Aber wo, um nochmal diesen Gedanken, diesen psychologisch-analytischen Gedanken zu Ende zu denken. Mhm. Wenn der Gegenüber, wo ich mir schon denke, ach, investierst du dich da jetzt irgendwie, dich in sein Herz zu quatschen oder was ich meine? So ja, machst du den Aufwand jetzt? Mache ich oft nicht, weil ich dann oft voreingenommen bin und mir denke, nach diesem Abend wirst du den wahrscheinlich eh nie wiedersehen und dann scheitere ich auch oft an Smalltalk. Also das verstehe ich. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Ja, und werde dann auch oft patzig, muss ich sagen. Ja, okay. Ja. Das ist aber auch ein Verteidigungsmechanismus dadurch, dass du keinen Bock hast, Zeit mit demjenigen oder derjenigen zu verbringen. Ich habe am vergangenen Wochenende, du wirst nicht glauben, eine Dame aus Hannover kennengelernt, die jetzt hier in die Gegend gezogen ist zu ihrem Macker. Oh. Und mir ist wieder aufgefallen, dass die Menschen aus Hannover immer eine sehr, sehr offene Art haben. Und das ist das, was mir gefällt, dass die immer direkt auf jemanden zugehen. Nicht nur aus Hannover, sondern generell aus den nördlichen Gefilden. Da gibt's diesen Anstand, in Anführungsstrichen, nicht zu sagen, wenn ich den nicht kenne, halte ich mich erstmal zurück. Den gibt's ja nicht. Und das finde ich unglaublich sympathisch, weil ich auch so bin. Ne? Außerdem habe ich die ganze Zeit ihr Bauchnabelpiercing bewundert. Die hatte was Bauchfreies an und die hatte so einen tollen, flachen Bauch. Mm. Oh. Was hattest du für Piercing? So ein typisches. Oh. Ja, ich glaube aber, weil das ja auch so eine Art Schubladendenken ist, auch wenn das irgendwie geografisch, man glaube ich, schwierig immer sagen kann, die im Norden sind so, die im Süden sind so. Aber, ja, aber da ist aber natürlich, dran, ne? Die im Osten sind so, die im Osten sind fast die, alle. Die im Osten sind halt so. Ne? Ja, die Osten sind das ist alles Nazi-Scheine. Muss man wirklich so sagen. Ja, ist so, ja. Aber ich glaube schon, dass das so diese Mentalität, dass man die schon einkategorisieren kann. Das spielt eine Rolle, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Und das spielt auch eine Rolle, um dann wieder den Hackentrick zu schlagen zum Fußball. Das spielt auch eine Rolle, wie jemand rüberkommt. Und sowohl die Führung als auch die Mannschaft kamen in den letzten Monaten und so weiter, und jetzt versuchen sie es natürlich krampfhaft zu ändern, so abgehoben rüber, so haben sie halt auch Fußball gespielt. Auch meiner Meinung nach, auch in den beiden Spielen jetzt. Es wird zwar überall gelobt, wie dass das gut ist und so weiter, aber das reicht mir nicht. Also da muss ich wie bei How I Met Your Mother, wie Marshall vor der Tür stehen mit der Peitsche, wenn Robin und Barney da drin sind und sich über ihre Beziehung klar werden, da peitsche ich weiter. Das reicht mir nicht. Das ist Deutschland. Wir sind 2014 Weltmeister geworden. Und jetzt geben wir uns mit einem knappen 2-1 gegen Peru und einem torlosen Unentschieden gegen den Weltmeister zufrieden? Tut mir leid. Da komme ich nicht drauf klar. Ja, aber meine Meinung ist auch nicht wichtig. Meine Güte, wie gesagt, die Mannschaft interessiert mich nicht. Ginter hat. Pocho, deine super Meinung ist wichtig. Bei all unseren Hörern ist deine Meinung wichtig. Ja, aber weißt du, Ginter hat zum Beispiel ein super gutes Spiel gemacht. Das wird nirgendwo wirklich erwähnt. Das kotzt mich an. Lass uns mal bitte kurz darauf zu sprechen kommen, denn Ginter spielt in diesem Gedanken eine große Rolle. Mhm. Kimmich hat ja auf der 6 gespielt. Ja. Und du sagst jetzt, Ginter, hat er auch gegen Peru gespielt? Ginter? Ich habe von Peru nicht so viel gesehen. Ich auch nicht, man weiß auch gar nicht, ob es das Spiel überhaupt gab. Vielleicht gab es das auch nicht, ja. Aber ist vielleicht ja auch egal. Aber auf jeden Fall gegen Frankreich hat er ein super Spiel gemacht. Okay, dann lass uns mal nur auf dieses Spiel konzentrieren, weil Peru hat keiner von uns gesehen. Kimmich auf der 6. Mhm. Das hat er in Stuttgart und überall in der Jugend, das hat er immer gespielt. Und wurde dann umgeschult von Guardiola, glaube ich, war es noch, auf den Rechtsverteidigerposten. Ja. Weil der alarmierend unterbesetzt war. Unterbesetzt war, genau. Jetzt natürlich die Aussage, dass Ginter ein starkes Spiel auf rechts gemacht hat. Was komisch ist, da spielt er ja eigentlich auch nicht. In Gladbach? Ja. Spielt er denn da gerne? Auf der rechten Verteidigerposition? Also ich sag dir, wie es ist. Ich habe natürlich Ginter erst dann angefangen zu verfolgen, als er den Wechsel zur einzig wahren Borussia gemacht hat. Ich dachte, jetzt kommt, du hast auch noch nie ein Gladbach-Spiel gesehen. Habt ihr erst seitdem richtig verfolgt. Und da ist mir eins charakterlich zu dem Mann in den letzten Jahren, zwei Jahren klar geworden. Ja. Das ist einer der wenigen Spieler, die auf einem Niveau spielen. Und ich glaube, das hatte auch einen Grund, weswegen er zu Gladbach gegangen ist. Ich glaube, der hätte auch überall anders spielen können in der Bundesliga. Okay. Das ist einer der wenigen Spieler, die Extrovertiertheit ganz, ganz negativ sehen. Wenn du Interviews mit dem... Ist er sympathisch? Das kann man so und so sehen, das will ich nicht werten. Wenn du Interviews mit dem siehst, der wirkt schüchtern. Ja. Der wirkt zurückhaltend. Mhm. Und ich glaube, dass der auch so gegenüber einem Trainer ist. Sei es in Gladbach und sei es noch mehr in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich glaube, Ginter ist immer noch jemand, der stolz ist, Nationalspieler zu sein. Und Kimmich auch. Kimmich auch. Ne? Nichts gegen Kimmich. Also super Spieler, habe ich aber auch schon vor 10 Ausgaben gesagt, dass ich von dem sehr viel halte. Übrigens, kleines Jubiläum heute, ne? Dieter 25. Eieiei. Silberner Dieter. Silberner Dieter. Der Silber Dieter. Ja. Sendungstitel ist fertig. Stimmt. Stark. Check. Silber Dieter. Du hast dann wirklich einen Spieler mit Ginter, der darauf wollte ich hinaus, als du gesagt hast, spielt er da gerne. Ja. Wenn Löw sagt, Ginter, du spielst jetzt Rechtsverteidiger, dann nickt er, dann spielt er Rechtsverteidiger. Und gut wahrscheinlich. Ja, weil er sein Bestes gibt. Ja. Ja. Und Ähnlichkeit zu Kimmich, glaube ich. Ja, Kimmich ist, glaube ich, auch noch wirklich stolz, Nationalspieler zu sein. Und ich finde, egal, wo du ihn aufstellst, gibt alles. Und ich finde es auch gut, dass der langsam so ein bisschen Eier bekommt. Das merkst du richtig. Ja, Eier darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ja. Kannst auch gerne direkt darauf antworten. Ich habe das halt in den letzten Interviews und wenn er bei der PK war, gemerkt. Der wird langsam auch ein bisschen schnippig manchmal. Und das finde ich gut, natürlich. Soll er auch. Er emanzipiert sich. Solange er nicht so rüberkommt wie Toni Kroos. Ich glaube, Toni Kroos wichst sich einen vorm Spiegel vor sich selbst. Ja, das kann gut sein, ja, mit seinen Spasti-Tattoos da, du. Diese ja, lass ihm deine Tattoos. Aber alleine, wie der redet. Alleine die Frisur, wie die sitzt. Ah, die sitzt aber auch wirklich gut. Die sitzt aber auch wirklich gut. Ja, die sitzt schon wirklich stark. Ja, ist wirklich gut, ja. Aber ich glaube, der bezahlt auch mehr, als ich meine für meine 17,50 Euro, die ich für meinen Haarschnitt zahle. Du zahlst 17,50 Euro ich für meinen Haarschnitt? 15. Das ist doch mal viel. Findest du? Ja. Ich gehe auch zu dem Friseur am Platz, ne? Also, nein, wie heißt der? Ja. Ich habe auch mit meiner Friseuse, die hört ja bestimmt zu, ja. Habe ich auch jetzt kommt's. Im Zelt am Samstag einen getrunken. Ja. Und jetzt ist es das Geilere noch. Mein bester Kumpel ist auch bei ihr. Achso, ich dachte, in sie verliebt. Auch. Nein. Nee. Aber wir sind alle bei der gleichen, bei der Steffi. Bei der Steffi. Grüße gehen raus an die Steffi. Ich schwöre, ich schwöre. Du zahlst weniger? Ach nee, du machst das ja selber, ne? Nein, ich zahle 13 Euro, gebe aber immer 15. Ich gebe 20, Alter. Boah. Echt jetzt? Ja, sicher. 20 Euro für einen Haarschnitt? Ja, das, wenn es gut läuft, alle 6 Wochen. Nee, ich schwöre ja auf entweder, also nur männliche Frisetten. Nee, geht gar nicht. Ich möchte auf jeden Fall eine Frau an meinem Kopf. Ich lasse nur einen Hardcore-Schwulen an meinen Kopf. Ja, ist wirklich so. Oder ein Südländer. Im Moment schneidet mir ein Iraki meine Haare. Ist wirklich so. Da hätte ich aber Angst. Ist Hedel heißt der. Hm. Für alle Menschen, die im Ballungsgebiet, im Rhein-Main-Gebiet, Hannover. Rhein-Main-Gebiet? Ja. Geografie geht mal bitte 1. zum Friseursalon Hedel. Friseursalon Hedel. Super. Warum heißen die alle so? Meine irakische Auszubildende heißt Hedi. Ach echt? Ja, Hedi. Hedi. Hedel. Hedi. Kennst du noch die Zeichentrickserie von früher? Hedi. Hedi. Jetzt weiß ich. Ja. Deine Welt ist das Abflussrohr. Ach, schön. Mensch, meine Güte. Ja. Ich hab jetzt tatsächlich... Ich habe heute was gemacht. Nein. Muss ich erzählen. Ich hab ja erzählt, dass ich heute Äpfel pflücken war mit meiner Bekannten. Ja. Und, that's what she said. Ja. Und auf jeden Fall waren wir im Rewe, hatten uns vorher was zu trinken. Und dann was gab's? Mein neues Lieblingsdosengetränk momentan. Blana Spezi. Okay, ich bin so ohne froh, dass Alkohol. Du nichts, dass du nichts mit Mate gesagt hast. Oh Gott, nee, auch so mit so einem Dreck. Auf jeden Fall, ja, aber auch voll fett, ne, hier, Spezi. Ja, klar. Auf jeden Fall lief da ein Lied von Ed Sheeran. Mm. Ja? Ist und jetzt Apple Music Ambassador. Ich bin ja ein absoluter Ed Sheeran Guy, ne? Boah, siehst du auch ein bisschen so aus. Ja, ey, danke! Du ja. auch! Meine Friseuse sagt das auch. Ja. Ja. Früher war es Ben Becker, jetzt bin ich Ed Sheeran. Wenn ich mal so viele Frauen hätte wie die beiden nur an einem Arm, dann wäre es so. Mal gut, dass es nicht Boris Becker ist. Dankeschön. Auf jeden Fall. Jetzt machst du heute ein Gesicht wie Boris Becker vom Geldautomaten. Ja, wie sieht denn das aus? Der denkt sich dann auch, bist du schon drin oder was? Nee, aber, und auf jeden Fall lief da von Ed Sheeran, welches Lied war das? Nicht Photograph, hier, wo der auch, na. Hier, Dancing in the Dark. Oh ja. So, und das Schöne, ich finde das toll daran, dass er Dancing singt, so wie der wirkliche Brite das singen. Ist ein Ire, glaube ich. Ja, aber nee, ja. Ist er ein Ire? Ja. Ich glaube, es ist ein Ire, ja. Auf jeden Fall lief dann halt dieses Lied und wir waren im Kassenbereich und es war kein Kunde in der Nähe, es standen da wohl 2, 3 Kassiererinnen, was ich gar nicht so wahrgenommen habe. Und die haben gedacht, Bekannte war noch irgendwo anders in der Ecke, sah mich aber. Und diese Stelle kam und ich musste natürlich auch in dieser Lautstärke and I'm dancing in the dark musste ich natürlich auch mitsingen. Und alle 4 Frauen, die das mitbekommen haben, ne, ganz toll. Glaube ich. Ich bin oder bilde mir ein. Am Samstag auch negativ im Rewe aufgefallen. Auch im Rewe? Mhm. Warum sind die Rewe ruhen lassen? Da bin ich mit dem Kumpel durch den Rewe, ich war super gestresst. Es war so viel los. Samstags in einer Mall zum Rewe ist das Schlimmste. Es gibt nichts Schlimmeres. Und da habe ich dann im Rewe Freunde von Lilly getroffen. Mhm. Ich sage dediziert Freunde von Lilly, weil ich mich mit denen nicht identifizieren kann und auch nicht möchte. Ja. Und da kam die und hat gesagt, man hört euch den ganzen Laden. Oh. Und dann habe ich halt auf meiner charmanten Art und Weise gesagt, ja, es ist ja auch ein verfickt dreckiger Nuttenhurenladen hier. Ja, und dann gab es nur ein Kopfschütteln und dann, ja. Ach, gibt's dann dieses Kopfschütteln? Ja, wie kann die er nur? Die sind so alt wie ja. Auch? Ja, genau. Also so Anfang 30? Anfang 30 und ich weiß auch ganz genau, was bei ihr durch den Kopf ging. Er ist 32, er hat ein Kind. Er muss jetzt wirklich mal langsam ankommen. Ich denke mir, ja, ach Carina, weißt du, wenn du mal wirklich, also du, dich hässlich. Die ist doch einfach nur schlecht gepickt. Sag ja, mir, es ist eine hässliche, fette Flunder, ganz im Ernst. Du sitzt da, ich nenne es mal einfach Coronis den Namen, du hockst da mit deinem Versager Rico, hockst du da jeden Abend und guckst dir schlechte Marvel-Filme an, Abend für Abend, ganz im Ernst, wenn... Ja, es war möglicherweise, die Wortwahl war für jemanden so Hardcore-Spießigen wie dich, wirklich, kam out of nowhere. Aber bitte, verschone mich mit diesem abwertenden Kopfschüttelblick. Wenn sie dich angesprochen hätte, wäre es ja gar nicht dazu gekommen. Ja, genau. Aber verschone mich mit diesem abwertend schüttelnden Kopfgesichtsblick und halt bitte deine Fresse. Ich bitte dich, in Gottes Namen, halt dein Maul und geh nach Hause und guck dir Black Panther nochmal in der Special Edition an. Halt's Maul, ganz im Ernst. Ja, ach ja, dieses am besten Gesicht. Noch dieses Geräusch, weil dieses. Ja, ja, das kam auch. Ja, schön. Ja. Ach ja. Schön. Ach, Patsche, meine Güte. Gut, dass wir in den Rewe-Laden mit Gesingen ja. und Beleidigungen wenigstens noch ein bisschen drauf halten. Ich hab auch gesungen im Rewe. Ja. Und zwar lief da. Hanama, Hanama, Hanama. Kennst du das noch? Ja. Habe ich mitgesungen. Habe ich mitgesungen. Ja, warum auch nicht? Hat so was ist das, Afrikaans? Laune. Ist das Afrikaans? Bestimmt ist es das. Irgendwie sowas, ne? Ja. Starker Song. Eher ähnlich geil wie, das sind so Autofahrlieder, die mir als kleines Kind schon auf den Nüsse gingen. Das ist ähnlich wie Voyage, Voyage. Ach, Voyage, Voyage ist doch geil. Ah ja. Ja, ah, wenn du es jetzt so sagst. Oh, Voyage, Voyage. Das meinst du, ne? Ja, ja, genau. Ja, wenn du das jetzt so sagst, dann fühle ich mich so eingeschüchtert, um zu sagen. Ist der Kultfaktor doch größer als in die Abneigung. Ist ähnlich wie bei Last Christmas oder sowas. Man singt es trotzdem mit. Ja, ist ein starker Song. Ne? Und ja, wenn's läuft. Genauso wie es 45 war, war es ja auch mit den Modern Talking Alben. Die hat ja auch keiner gekauft. Komisch, dass die alle Platin-Status haben. Ne? 45 gab es schon mal Modern Talking? Nee, aber da haben sie ja auch alle gesagt, sie waren im Widerstand. Ach so. Ich dachte, Dieter Bohlen hätte dann irgendwie den Rosinenbomber geflogen oder so. Das kann auch sein. Er hat ja noch Essensreste in den Furchen in seinem Gesicht und da konnte nur noch eine sechsköpfige Familie von leben. Als ich am Sonntagabend die Push-Nachricht bekommen habe bei Promi Flash, dass Daniel Kübelböck von AIDA gesprungen ist, da habe ich das natürlich in kausalen Zusammenhang mit dem Nationalmannschaftsspiel gegen Peru gesetzt. Okay. Weil, wenn du dir die Frage stellst, du bist auf AIDA, machst eine Weltreise und bist gerade an der Beringsee. Und du musst dir Deutschland gegen Peru angucken. Das ist schon nicht schön, das stimmt. Da würde ich, glaube ich, auch springen. Gut, lassen wir das dabei. Ich glaube, ich würde springen. Ja. In der Beringsee. Geh schon Körper in die Beringsee. Aber ganz im Ernst, ich hätte doch New York noch mitgemacht, oder? Und dann wäre ich irgendwie vom, weiß ich nicht. Ach, Butch, du ziehst das ja auch alles ein bisschen ins Lächerliche, muss ich sagen. Ja, das. Kann ich jetzt kurz mein Kimmich. Dein Kimmich-Ding machen. Mach dein Kimmich-Ding. Also, mir geht es um die qualitative Fallhöhe. Er spielt jetzt auf der 6 und Joachim Löw hat ja auch gesagt, er wird auch weiter da spielen. Hat er schon gesagt. Hat er gesagt? Habe ich bei Sky Sport News HD, hat mir das Gregor Teichert persönlich erzählt. Okay. Aber ich möchte jetzt deinem Sebastian Ginter nicht zu nahe treten. Dieter Ginter, möchte dem es wirklich nicht zu nahe treten. Aber haben wir auf der zentralen Mittelfeldposition mit den Großes, den Gündoansen und den Goretzkas-Gänzen nicht durchaus die ein oder andere Möglichkeit, qualitativ relativ hochwertig das zu besetzen? Im Gegensatz zu der Rechtsverteidigerposition. Da hast du jetzt natürlich alle Props auf deiner Seite, dass Dieter Ginter eine starke Partie gemacht hat. Aber grundsätzlich würde ich jetzt einfach mal sagen, Kimmich versus Dieter Ginter auf der Rechtsverteidigerposition würde ich Kimmich schon noch eine Spur vorne sehen, oder? Ja, klar. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ist nicht die Fallhöhe, einen guten Rechtsverteidiger zu verlieren, den zu opfern und ins Mittelfeld zu stecken, ja, viel höher? Ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du? Ja. Ich verstehe es halt nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch so eine anachronistische Aktion gewesen von Jogi Löw. Ja, jetzt muss irgendwas geändert werden. Und dass natürlich auch der Nico Schulz das Tor schießt, ne, gegen Peru, das 2-1. Ja, aber auch was für ein Tor, ne? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nur gehört. Die Spasten haben's von den Dächern gepfiffen. Nee, das war so ein Kullertor, was abgefälscht war. Aber ja gut, ist natürlich schön für ihn, dass er das vor, in Anführungsstrichen, heimischem Publikum schießt. Frisontechnisch muss man da wirklich sagen, da läuft nichts rund bei Nico Schulz. Nee, der hat auch 96 angerufen, will seine Frisur zurück. Ne? Aber ja, gut. Ja, aber dann, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, hast du auch recht. Trotzdem aber hat Dieter Ginter ein gutes Spiel gemacht. Das ist ja ein Glück. Ein Glück. Auch schön für Gladbach. Schön für Gladbach. Ja. Apropos ja. Dieter. Dieter der Woche? Ist auf jeden Fall was passiert, ne? Wo, was? Bei der, die letzte Ausgabe, in der letzten Ausgabe haben wir ja gefragt, wer der Dieter der Woche ist. Und wir haben es eben kurz anklingen lassen, aber ich finde, man muss es einfach nochmal sagen. Ja. Du hast diesmal nicht gewonnen. Ich habe nicht gewonnen, nein. Obwohl dein Pick natürlich nach anfänglichem, wen meinst du denn, weil ich nicht mehr viel Fernsehen gucke, aber die Werbung kannte, dann auch wusste, dein Pick war schon verdammt gut. Mein Pick war schon. Ich glaube, den hast du auch vorne gesehen. Ich sehe mich immer vorne. Da, ja. Wo ich bin, ist vorne, ja. Pocho. Mhm. Da, wo ich bin, ist vorne. Und ich hatte mir, ich habe wirklich hier, ich bin ja wirklich Social Media Chris, das weißt ja. du. Ja, ja, natürlich. Man nennt sich auch nur SM Chris. Ja, es ist so. Ja, es ist wirklich so, ja. Und ich habe mich dann natürlich alle meine Umfragen, die ich im Freundes- und Bekanntenkreis gemacht habe, ja. Mich auch vorne gesehen. Ja. Aber, was hatte ich denn eigentlich nochmal? Das scheiß Kia-Kind. Das scheiß Kia-Kind, genau. Es geht, erkennst du es jetzt inzwischen? Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Es ist aber auch ein dummes Nuttenkind. Es ist ein dummes Stück. Es ist wirklich ein dummes Nuttenkind. Ja. Obwohl die Mutter nicht viel besser ist. Ja, die Mutter, wenn er willst, ich habe hier keine rein. Ja, ja. Weil, Pacho, du musst mal kurz für 25 Sekunden Alleinunterhalter machen. Ich muss ja. mal kurz mein iPad holen. Ja, mach das mal. Also wir haben dann ja abgestimmt oder haben abstimmen lassen von euch und es ist wirklich so weit gekommen, dass es nicht so Chris war, der gewonnen hat, sondern diesmal hat halt mit 40% mein Pick Oliver Bierhoff, der Stakeholder schlechthin. Also wenn der nicht nach seiner Karriere in der Nationalmannschaft irgendwie, nach seiner Karriere in der Nationalmannschaft irgendwelche Grillzangenprodukte bewirbt, dann weiß ich es auch nicht. Also der sollte mit Axel Schulz zusammen in Zukunft für Fackelmann Werbung machen, finde ich. Wer denn? Ja, Oliver Bierhoff, so als Stakeholder. Ja, ich habe mir fast gedacht, dass das noch kommt mit dem Stakeholder und Wackelmann. Aber kannst du mir nochmal den Pick von Ricky aussprechen, den Nachnamen? Ich kann es nicht so gut wie du. Fabio Cagliarella. Cagliarella. Hat deine Hannoveraner Freundin. Hat ein tolles Hackentor gemacht. Bitte was? Hat deine Hannover Freundin auch so eine tolle Aussprache wie ich? Ja, aber die hat mich in dem Moment gar nicht so interessiert. Pocho, was ist denn da los? Erzähl mal. Nee, darf ich nicht so laut sagen. Weil dann seine Katze eifersüchtig wird. Nein, aber ich meine, sie ist ja in festen Händen. Ne? Da darf ich überhaupt nicht drüber nachdenken oder so. Und würde ich natürlich auch nie tun. Never wäre ich so jemand, der... ich kann nicht. Entschuldigung. Ja. Da ist doch was vorgefallen, erzähl mir doch nichts. Nee, da ist nichts vorgefallen. Die zieht extra wegen einem Mann von der Herrenrassenstadt Hannover nach dem Grevenbruch. Mhm. Und du fickst die weg, du. Nein, Alter. Du bist ja wirklich, also ekelhaft, ja. Pocho. Also Kai. Fabio Cagliarella hat voll verkackt. Ja, aber sagen wir, wie es ist, 20% da oder was? Ich kann es auch gerne nochmal aufrufen. Wie viel? 22%. Von 88 Votes. Von 88 Votes. Und das finde ich auch eine schöne Zahl. Die politisch ist das auch genau der kaum Stakeholder. Kaum behaftet die Zahl. Kaum behaftet, nein. Nein, überhaupt nicht. Ich überlege gerade, einen Spieler gibt es, der die Initialen HH hat? Hicke Hessler? Nee. Henrik Hasen. Henrik Hase vom TSV. Burgdorf, ja. Henrik Hase vom TSV Burgdorf. Ja, aber man muss es wirklich mal ganz nach oben heften, wie es auch der Tweet ist. Oliver Bierhoff hat wirklich gewonnen. Hast du damit gerechnet? Ja, ein bisschen schon. Was insgeheim. Was der Anti-Dieter ist? Insgeheim habe ich schon damit gerechnet, dass sich dein starker Pick möglicherweise, mir war völlig klar, schon als Ricky da sein Hipster-Pick genommen hat mit Fabio Cagliarella, habe ich schon gedacht, ja, das ist natürlich ein Fußball-Connoisseur, der Ricky, und der weiß wirklich einiges besser als wir, weil er halt auch Fußball guckt, im Gegensatz zu uns. Ja. Aber mir war schon klar, dass so ein Vollpfosten da nicht gewinnt beim Dieter der Woche. Ich hatte mir dann so dieses Hackentor angeguckt, weil ihm das war zwar toll. Ja, aber weiß ich auch nicht, dass man da so einen Vollidioten nehmen muss und Spasti. Ich glaube, wenn man das einfach noch weiter beleidigt, den Typen, dann wird's doch gar nicht so gut. So ein Affentor da, wirklich. Das schießt ja Niklas Füllkrug jedes zweite Spiel. Sowas. Stark. Ja, nee, Fireback Cagliarella war klar, dass er verliert. Genau wie, da sage ich jetzt schon mal voraus, genau, Ricky hat den Pick gerade schon per Nachrichtendienst, per Fax, mit Wasserzeichen unten, Hashtag DDW, hat er schon mal durchgefaxt und auch der Pick, der wird auch abkacken, sage ich dir, wie es ist. Aber Pocho, Gratulation. Der, muss der, man auch mal sagen. Der Ultimat, und vor allen Dingen, man weiß auch immer gar nicht, wie das konnotiert ist. Also ist der Dieter der Woche, ist es jetzt ein positiver Pick, wie zum Beispiel Cagliarella, ja, oder ein negativer Pick für ein Arschloch wie Oliver Bierhoff und das scheiß Kia-Kind? Man weiß es immer gar nicht. Es ist einfach ein Unisex-Award. Auf jeden Fall. Ist wirklich da so. Da kommt es mich bei meinem dieswöchigen Pick auch noch drauf an. Oh, da bin ich ja wirklich sehr gespannt. Aber Pocho, wenn wir jetzt den Dieter der Woche machen am Ende, müssen wir noch ein bisschen Werbung machen, weil wir ja Social-Media-mäßig jetzt völlig durchstarten. Nein, wir müssen ja auf jeden Fall noch auf eine Frage eingehen, die wir bekommen haben. Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich kann ja mal was versuchen. Und ich sage auch direkt, warum es so ist. Ich habe, glaube ich, ich bin jetzt echt schon alt. Das ist richtig. Lange her, dass ich so viel wie diese Frage, die wir dem Sebastian zu verdanken haben, der uns bei Patreon unterstützt und dadurch auch natürlich jede Frage beantwortet. Also das muss man jetzt erstmal sagen, auch wenn er jetzt zuhört. Man muss aber auch sagen, wie es ist, ist auch einer meiner Lieblingshörer. Toll, schön. Aber wie heißt er? Sebastian. Der Hörer? Ja, Sebastian heißt er. Pocho? Ja, hallo. Hörst du mich? Pocci? Ja. Jetzt hast du den Pocho zerrissen. Das gibt's doch gar nicht. Muss mich doch hören, Alter. Ich glaube, ich nehme noch auf. Ich nehme auf, ja. Pocci? Ja, ich bin doch da. Geht es Ihnen gut? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Also, das ist ja technisch. Also, wie das der Ricky immer hinkriegt. Hallo, hallo, hallo. Ich weiß das gar nicht. Ich rufe jetzt einfach mal. Ich rufe den Pocho jetzt einfach mal an. Mit dem Telefon. Das musste ja passieren. Es musste wirklich, so weit musste es kommen. Das geht doch nicht. Wie heißt der? Poczowski. So, jetzt rufen wir den mal an. Alter. Poczynski, ja? Ja, ich höre dich auch so noch. Und mein Ausschlag ist auch noch da im OBS, also eigentlich müsstest du mich auch hören. Ich höre dich nicht, Pocho, es ist vergeblich. Hast du vielleicht aus Versehen deine Kopfhörer rausgezogen oder sonst? Habe ich natürlich alles schon gegengecheckt. Guck mal, du siehst den Ausschlag ja auch im Teamspeak. Ich sehe den Ausschlag, ja, Pocho, ich sehe ihn. Von daher, hast du oben irgendwas geklickt? Ich habe gar nichts geklickt, ich hatte meinen Penis in der Hand, Pocho. Ach so. Ich habe gar nichts geklickt. Das wäre mir ja völlig fremd hier. Ich laufe. Wo läufst du denn hin? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich bin aber hier völlig zu sehen. Ich kann es dir gerne hier. Dann guck mal auf dem Twitch-Stream. Guck mal auf dem Twitch-Stream. Ja, ist die Frage natürlich, ob das jetzt alles so funktioniert, ne? Ja, was soll ich denn jetzt gucken? So, warte. Und wenn ich jetzt meinen Monitor anmache, müsst ihr das gleich sehen. Ich höre ja, ich höre nichts mehr. Ich sende blind im Prinzip. Ja. Ich sende blind. Hast du ein neues Twitch-Logo? Nee. Ach so. So, und siehst du jetzt diese OBS-Oberfläche? Ich sehe einiges. Warte mal. Nee, jetzt siehst du noch den Dieter, Moment. Ich sehe noch den Dieter, noch ja, sehe ich den Dieter. Moment. Das ist ja wirklich. Das ist es wirklich. Jetzt habe ich einen Dieter weg. Ich sehe immer noch einen Dieter. Ich sehe einen Dieter. Boccio, ich sehe den Dieter. Ja. Jetzt bist du bei Telekom. Jetzt bist du bei Russenschlampen. Nee, jetzt ist das wie bei der WWE. Genau. Ja. Oh. Stark. Titantron. Jetzt sehe ich einen Titantron. Ist hier oben dein Ausschlag? Und hier unten ist mein Ausschlag. Ja. Und der ist auch noch vollkommen da. Es ist alles vollkommen da, ne? Ich höre dich nur einfach wahrscheinlich nicht. Ich leg noch mal auf mein Telefon und du hörst noch mal rein. Ja, klar. Das sagt er jetzt so einfach. User left your channel. User joined your channel. So, hallo. Das ist jetzt auch eine einseitige Liebesbeziehung, die wir jetzt führen. Hörst du mich immer noch nicht? Ich höre dich einfach nicht, Pocho. Ich höre dich nicht. Es ist schlimm. So, Pocho, jetzt höre ich dich wieder. Ich hab's technisch kurz nochmal. Hallo? Ja, hallo. Pocho, jetzt bleib mal ganz ruhig. Ja. Ich höre dich jetzt wieder. Ja, wenn das der Ricky hört, ne? Der denkt sich, diese beiden Vollidioten, die lasse ich ab jetzt immer aufnehmen. Ja, warum? Ja, weil wir das einfach gut machen. Ja, und was hast du, was war der Fehler? Das sage ich dir nicht. Das geht dich gar nichts an, Pocho, weil das nämlich mein Geheimnis ist. Ja, das ist Giga-Geheimnis. Jetzt schenke ich mir noch eine Pepsi Max ein. So. Und währenddessen mache ich was, wo ich gerade vorher dran war. Und zwar hat der Sebastian uns Fragen gestellt. Und wie gesagt, ist er Unterstützer bei uns von Patreon. Und darum darf er uns jede Frage stellen. Absolut. Absolut jede Frage. Private Fragen wären mir aber lieber als fachliche Fragen. Ja, aber die scheinen fachlich zu sein. Denn was jetzt mich vor eine Herausforderung stellt, und damit hatte ich eben auch angefangen, ich habe seit Jahren nicht mehr viel vorgelesen. Oh, kannst du jetzt mal richtig dich ausleben. Ich nehme jetzt mal einfach die erste Frage raus, die er gestellt hat. Ja. Und er hat ein bisschen Einführung geschrieben. Ich versuche das ein bisschen abzukürzen, aber beziehungsweise auf das Wichtigste einzugehen. Ja. Die Frage beläuft sich darauf. Der Videobeweis läuft momentan nicht so, wie man sich das vorstellt hat. Das ist richtig. In der NFL wird jeder Touchdown meines Wissens nach kontrolliert und für andere strittige Entscheidungen haben die Trainer die Möglichkeit einer Challenge. Ja. So, und jetzt kommt halt dieser Titel dahinter. Ja. Beziehungsweise, lese mal einfach weiter vor. Wenn der Coach der Meinung ist, dass die Schiedsrichter falsch entschieden haben, kann er, bevor der nächste Spielzug startet, wird eine Challenge-Flag werfen. Schiedsrichter müssen sich die Spielsituation darauf nochmals ansehen und können ihre Entscheidung zurücknehmen, falls sie falsch war. Stellt sich nach dem Review allerdings heraus, dass die ursprüngliche schiedsrichterische Entscheidung richtig war, verliert das challengende Team einen Timeout und eine Challenge. Ja. Bei richtiger Challenge bekommt das Team eine Challenge zusätzlich. Ja. Bei jedem Matchbeginn stehen jedem Team 2 Challenges pro Spiel zur Verfügung. Ja. Hab die Quelle dazu genannt. Im Football ist es so, dass die schlechteste Mannschaft beim Draft sich einen Spieler von anderen Spielern das ist mir zu romantisch. Aussuchen darf. Findet ihr das umsetzbar und würde es mehr Spannung reinbringen? Eine finanzielle Obergrenze für Spielereinkäufe wäre dann zwingend notwendig. Ich solche Draft-Sachen finde ich gehören nicht zum Fußball, weil man sich dann zu weit in eine andere Sache reingibt. Denn für mich ist ein großer Teil der Unterhaltung des Fußballs, wenn ich jetzt, ich sag mal, morgens, wenn ich dann irgendwie auf Fußballtransfers gehe oder auf kicker.de, irgendwelche Gerüchte. Das ist nicht nur in der Sommerpause so, das ist nicht nur in der Winterpause so, das ist auch unter der Saison so. Ich lese das ganz gerne und tue das zu 99% der Fälle auch oft als Quatsch ab. Jetzt zum Beispiel heute kam das Gerücht bei den Bayern hoch, dass Bayern an Lucas Vázquez von Real Madrid interessiert ist. Das ist ein Flügelspieler von Real, 27 Jahre, also man meint im besten Fußballeralter zu sein, für läppische 30 Millionen. Ein Transfer, wo ich mir dann immer denke, danke für den Punkt, danke für die Idee, würde Sinn machen und warum nicht, so weißt du? Und das hättest du ja wahrscheinlich nur bedingt, wenn dann, wer ist denn letzter geworden letzte Saison? Weiß ich nicht mehr. Köln. Wenn Köln dann den ersten Pick hätte irgendwie und natürlich könnte man dann da auch ein bisschen sinnieren und ja, aber wie gesagt, das geht mir persönlich, da bin ich zu sehr Fußballromantiker, mir geht jetzt schon vieles zu weit, mir geht dieser dritte angebliche europäische Wettbewerb schon zu weit und von daher könnte ich was anderes sehen. Bei der Sache mit der Challenge ist das ähnlich gesetzt. Ja. Man kann meiner Meinung nach das nicht zum Fußball hin übernehmen, weil ich kenne mich jetzt im American Football nur so weit aus, dass ich Bo Jackson auf dem Gameboy hatte. Nein, wir ja schon. Aber das Spiel ist ja viel langsamer als der Fußball. Und da lassen sich solche Entscheidungen auch problemlos einfügen. Wenn sowas. Die Sportart ist viel unkonsistenter. Weißt du, was ich meine? Es ist noch weniger Fluss drin als im aktuellen Fußball, gerade im Bundesliga-Produkt. In der Premier League zum Beispiel oder in der spanischen Liga. Wenn es da irgendwie so eine Video-Review-Szene gibt, dann wird da nicht so ein großer Hermann gemacht wie zum Beispiel in der Bundesliga. Da gibt es ja immer direkt Rudelbildung und ewig lange Pause und so. Das gibt es nur so in der Bundesliga momentan, dass es das Spiel wirklich so lange unterbrochen wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das, wenn sich das ein bisschen eingegroovt hat, diese nächste und vielleicht auch erst übernächste Saison, dass es alles ein bisschen geschmeidiger wird. Aber ich glaube, mit den Challenges, ähnlich wie beim Tennis, dass du dann da eine Challenge, also hebst irgendwie eine Karte als Coach oder so und wenn es richtig ist, hast du sie immer noch, die Challenge, und wenn nicht, dann ist sie weg. Ich weiß nicht, ob das nicht zu verschmurgelt ist. Ja. Ja. Na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall vielen Dank für die Fragen. Die waren wirklich gut, weil da kann man auch ewig lange drüber diskutieren. Das werden wir auch noch weiter tun über Sachen wie den Videobeweis und so weiter. Also vielen Dank für die Fragen und schöne Grüße zurück nach Lübeck. Schöne Grüße. Ach, Lübeck, schön. Lübeck, ja. Mm, da gibt es ja das Lübecker Marzipan. Nee, die Lübecker, diese Kekse, wie heißen die denn? Google das mal schnell. Mensch, das ist ein Patrionike, da müssen wir uns ein bisschen Mühe geben, Potsch. Jetzt sei mal nicht so. Lübecker. Nike? Wie bitte? Nike, ist das nicht so ein Patrionike ist das. Ja. Jetzt, Potsch, jetzt mach mal mit kurz. Muss ich jetzt mal Lübeck-Sachen rausfinden? Da ist doch VfB Lübeck. Gibt's, nee, die gibt's doch gar nicht mehr. Jetzt hör mal auf, mach mal jetzt nicht sowas. Das ist eine Hansestadt, das muss man erstmal sagen. Lübecker Marzipan, hab ich doch recht gehabt. Hast du toll gemacht. Oh, der ist lecker, Pocho. Ja, Lübecker so Marzipan. Lecker. Ja. Ja, ist ja so. Bist du Marzipan-Guy? Nein. Nee, schade. Ich esse ja beides. Ich esse ja Nougat und Marzipan. Ja? Weißt du, was ich ganz gerne mochte, als ich noch Zucker us? Nee, als du den noch schön, ja. Das ist Tubo, ja. Das ist so eine Sahne-Nusstorte mit Marzipan, mit Marzipan-Deckel drauf. Wie heißt denn das? Ja, ich mit weiß, Marzipan, was du meinst. Mit diesem Deckel drauf und dieser Schleife in Zart-Bitter-Schokolade. Das ist doch das, was du meinst, ne? Ja. Ja, schön. Lecker. Und lecker. Das so was gab es sonntags immer. Ist Vater Kuchen holen gefallen, da war immer so ein Stück. Ist das Sahne-Nuss? Ja, genau. Sahnenuss ist das, glaube ich. Sahnenuss ist das. Riemchen Aprikose. Streusel. Ja, mit diesem Netz da drüber oben. Ja, genau. Ja, und da gab es auch immer Sahnenuss mit dem Marzipan-Deckel. Das war die beste. Fragt man sich, warum man nicht einfach fünfmal Sahnenuss geholt hat. Weil meine Mutter zum Beispiel kein Marzipan ist. Ja, aber hat sie schon mal Lübecker Marzipan gegessen? Ich bestimmt nicht. Siehst du? Ob der Sebastian auch an Lübecker Marzipan drankommt? Das... Vielleicht wohnt er ja direkt auf dem Marzipanberg. Wahrscheinlich. Ich habe mal beim NDR eine Doku über Lübecker Marzipan geguckt. Ne? Es ist ja noch alles im Familienhand. Das ist ja alles noch so urig und menschlich. Also in Lübeck wirklich, da wohnen die tollsten Menschen. Das ist eine dumme Sau. Wusstest du, dass der Serengeti-Park zu Hannover, Hodenhagen, glaube ich, ist der, dass der im Familienhand ist? Ihr habt einen Serengeti-Park? Wir haben einen Serengeti-Park. Was sind denn da für Tiere drin? Alles. Hunde. Katzen sind da. Alles. Alles, was du dir vorstellen kannst. Tauben. Eieieiei. Tauben sind da noch und nöcher. Wenn du mal wirklich in Serengeti-Park Hodenhagen fährst, der noch in Familienhand ist, da gibt es Tauben. Boah, toll. Also, wie hieß er, Sebastian, ne? Ja. Also Sebastian, jetzt noch mal kurz. Danke, was spendet denn der? Das weiß ich nicht. 100 Euro, glaube ich. Ich glaube, das spielt auch keine Rolle. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Ach, richtig. Für die Spenden und natürlich auch für die Fragen. Immer her damit. Immer her damit mit dem Geld. Mit den Fragen. aber ist einer meiner Top-Lieblingshörer, der Sebastian, muss ich wirklich sagen. Und wenn ich mal wieder in Lübeck bin, da mache ich eine Werkstour. Auf jeden Fall. Ich kaufe ja meinen, wenn ich Marzipan kaufe, ich kaufe ja immer einmal im Jahr Marzipan. Mhm. Und was denn? Dann kaufe ich das immer in Lübeck ab Berg direkt. Was? Fährst du hin? Ja, weil ich hin. Willst du den Tag Urlaub führen? Oder? Fährst du im Zug und mit der großen Wäschebütte dahin und holst dir direkt aus dem Zapfahren, so den Bein da direkt raus. Du weißt ja gar nicht, aus dem Zapfahren. Das wird handgerollt, da werden die Mandeln. Handgeblasen. Da werden die Mandeln handgepflückt. Das sind Lübecker Mandeln. Ja. Aber Mandelplantage. Und Mandelplatz. Der Lübecker Mandelplatz ist der Hauptplatz. So. Da steht ein großer Mandelbaum. Und da wird dann noch immer am Mandeltag. Ich muss auch mal wieder ein bisschen seriös werden. Ich am internationalen Mandeltag runterholen. Tanzen bin, da die bin Mandelkinder. Ja, wie war das in eurer, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Jetzt mal noch vergessen. Guck mal. Was ich habe mir ja wirklich die letzte Ausgabe, wo ich nicht dabei war, mal angehört. Ich fand es ja schön, dass, was er so gesagt hat. Dass du ein Labrador in meinen Augen bist. Dass ich ein Labrador bin und so. Ja. Fand ich echt gut. Ja, und auch, dass ihr diese Toilettenaufnahme von mir noch beim Dieter der Woche reingebracht habt. Fand ich auch. Ja, die hast du ja geschickt, haben wir ja, ja, zu tun. Ja, natürlich habe ich die geschickt. Ich habe mir auch schon, ich bin schon eben mein Soundboard durchgegangen und wollte eigentlich vor der Nominierung von, weil Ricky ja heute leider nicht dabei ist. Ja, ein Glück, ey. Wollte ich ja auf jeden Fall auch noch Geräusche machen. Mir fielen dann so Sachen wie. Oder, das ist der Moment, wo der jetzt Ricky hat, hasst, genau. wenn er das hört. Genau, und darum mache ich es auch jetzt, nur um dieses Toilettengeräusch nochmal darzustellen. Das Blöde ist, mein Soundboard hat jetzt auch noch Werbung. Na. Es ist einfach schlimm. Da kann ich eigentlich nur die Favoriten anmachen und. Das Ronny Schäfer? Nee, das ist die Melodie von Two Girls, One Cup. Ah, schön. Stark. Wo wir wieder bei Lübecker Marzipan werden. Ja. Pacho, jetzt nochmal. Ja, jetzt bist du doch auf die Mischka getreten. Um jetzt nochmal kurz was zu sagen. Weil, ja, das gibt's ja gar nicht. Du bist ja. Mensch, herab. Ich wollte nur mal das Produkt ein bisschen erweitern. Okay. Das, ich glaube, das ist dir gelungen. Ja. Ich glaube, das ist dir wirklich gelungen. Du weißt ja, bevor wir jetzt wirklich alle unsere Dieter-Picks rausschießen, ne? Mhm. Ich habe ja den offiziellen Dieter-Cast Instagram-Account ins Leben gerufen, ne? Und mach halt sozusagen Hausmeistertätigkeit, ne? Ich habe jetzt auch einen Dutt mir wachsen lassen, übers Wochenende. Übers Wochenende, ja. So eine Assi-Palme, wie man hier im Rheinland sagt. Ne? Ich habe einen Dutt, ich stehe zu meinem Dutt. Und für alle, die wirklich mal richtig geilen Content haben wollen, wir haben schon ein Bild gepostet. Was lachst du denn da jetzt? Nix, ich habe kein Instagram, ich weiß das. Ja, ich hatte es vorher auch nicht. Das ist ja auch wirklich ein tolles Medium. Also mit 32 Instagram für sich entdecken im Jahr 2018. Und man muss sagen, mit 32 bin ich ja erheblich der Jüngste hier. Und ich sehe mich auch ganz klar als Social Media Ambassador. Ja, also wenn wirklich, der SM-Chris. Wenn jetzt, sagen wir mal, Mike Nöcker anruft hier bei uns, beim Teamspeak. Was ja öfter vorkommt. Der will ja immer mit auf dem Team spielen. Der will immer mitmachen, aber der hat zu große Männerbrüste. Wenn der wirklich mal anrufen sollte und durchkommt, sagen wir mal so. Mensch, habt ihr nicht mal einen, der bei 08000 Nöcker ist doof oder wie das heißt, mitmachen möchte? Dann stelle ich auch gar nicht das in Frage, wer dahin kommt, denn es kann nur ein Social Media Ambassador dahin. Und das bin ich. Und dann gehe ich da hin und sage, ja, wir sind bei Twitter und bei Instagram. Aber andersrum sagst du, bei Instagram und Twitter. Ja. Oder wir haben das, Twitter. Wir planen auch schon unsere erste Instagram-Story. Und ich so wie es ist, was haben wir jetzt, September? Im Monat September, das verspreche ich euch hier, wird es die erste Instagram-Story geben. Bei DieterCast auf Instagram. Reinfolgen, Leute. Reinfolgen. Oder was tut man da? Folgt man da? Subscribed man da? Followt man da? Lässt man ein Like da? Was macht man da? Lässt man ein Like da? Nee, ich weiß gar nicht, was man da macht. Ich gehe mal drauf. Das Logo sieht auch schon so doof aus, ne, diese bunte. Man, Ina Aogo habe ich auch abonniert. Wir haben schon 39 Abonnenten. Also abonniert man, ja? Abonnieren. Abonniert uns bei, wie heißt das? Instagram. Saku. DieterCast kann man da schreiben unten müsst ihr drücken auf die Lupe. Ich mache das jetzt mal, wie das Ricardo Basil machen würde. Da müsst ihr drücken und dann schreibt er das da rein. Und dann müsst ihr okay klicken. Und dann geht das auch schon. Da wird das eine runde Sache und ich sehe gerade Vince McMahon. Der ist gerade auf DieterCast? Der ist gerade auf DieterCast. Instagram-Account. Und ja, also seit. Der kauft auch alles auf, was denn gefährlich werden könnte, ne? Seid so cool wie Vincent Kennedy McMahon und followt uns, abonniert uns bei Instagram @DieterCast. Und ich glaub, verwundert euch nicht, wenn Shane dann irgendwann in Tampa steht und sagt, ja. I now own ja, WCW. I now own Fumps and Gretsch. Oder Rasenfunk. Das wird so sein. Ich glaub, here comes the money. Here we go. Ja. Stark. Möchtest du lieber, dass uns Vince oder Shane kauft? Ich möchte, dass Shane uns kauft. Ich denke auch, das ist schon eine coolere Nummer. Weil wir dann dieses Underdog-Produkt weiterhin wären. Ja, das sind wir. Wenn Shane McMahon uns kauft, sind wir auf jeden Fall immer noch still Underdog. Aber dann gibt's Dieter Coast to Coast. Oh, Dieter Coast to Coast. Wer macht denn den? Du. Unbedingt du, ich. Du sacrifice. Bist du, was wäre dein Wrestling-Stil? Eher so flashy wie Shane McMahon oder eher so suicidal wie Mankind? Auch nicht. Auch nicht, auch jetzt nicht. Kommt die Rey Mysterio. Na, um Gottes Willen, nein. Ich sehe dich schon ein bisschen als Luchador von der Größe her. Keine Maske, soll auf ein kleiner Italiener. Ja, wie Brian Pillman. Wen? Brian Pillman. Ja. Warum wusste ich, dass das kommt? Warum? Ja, was soll ich dir denn nennen? Soll ich dir einen von den neuen Kaspern nennen, die da rum? Nein, aber du hättest ja auch sowas sagen können wie. Wie was jeder kennt? Nee. Wie Juventud Guerrera. Ja, natürlich. Nein, ich weiß es nicht, aber dass du da wirklich den. Der Undertaker. Das, nee, John Cena, das oder wie wir im Teamspeck nennen, John Cena. John Cena. Ricky ist auf jeden Fall der Taker und du bist für mich nicht Brian Pillman. Nee. Nee. Eher Owen Hart? Ja. Oder Bret Hart? Eher Bret Hart, aber zur bösen Zeit. Kurz bevor er zur WCW und dann bei der WCW aufgetreten ist mit den runden Sonnenbrillengläsern. Toll. Ich weiß nicht, ich sehe dich eher. Eher als von der Attitude so ein bisschen wie Kevin Nash. Oh, schön, ja. Lass mich auch gerne mit vergleichen. Ja? Aber mit Kevin Nash, nicht mit Diesel. Ne? Also, da sind nee, Kevin Nash. K-Fabe. K-Fabe. Ja, K-Fabe. Ja, und ich sehe mich aus so einer Mischung aus Ultimate Warrior und. Ich glaube, du würdest ähnlich wie der Ultimate Warrior zum Ring kommen. Das kann gut sein, völlig aufgedreht. Du wärst auch völlig schon außer Atem, wenn du im Ring angekommen bist. Wenn ich es schaffen würde und wenn ich umknicke, wenn ich die Ramp runterrenne, kann ich mir das vorstellen. Also ich schlage mich. Ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen, wenn ich dann runterrennen würde. Und deine Tochter hinten auf der Eier stehen bleibt und einfach nur das You Can See Me macht, weißt du? Ich kann mir gut vorstellen, dass es gar nicht so weit kommt, dass ich so wie Peter Griffin einfach aus der Gorilla-Position rauskomme und dann so. Dass ich schon in der Gorilla-Position irgendwie mehr das Knie verdreht hätte oder so. Ja, ist möglich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, naja, gut. Das war das nochmal nächste Woche ausarbeiten. Also abonniert uns bei Instagram. Lass es auch einfach bis mehr. Nee, macht mal ruhig. Wir haben schon 39 Follower, Insta-Follower, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben. Und damit sind wir schon auf Platz 2 europaweit. Wie gesagt, ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe habe ich eine Sprachnachricht gesprochen, die auch das war auch ein Appell an euch. Dass für 2018 habe ich Cristiano Ronaldos Instagram-Follower. Ja, müssen wir hin. Ich glaube, der hat 8 Millionen oder sowas. Ja, easy. Ja, ich denke auch. Das ist. Wie Sneaken schon sagte, easy peasy, lemon squeezy. Ja. Das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Stark. Also Instagram läuft. Da sehe ich auch wirklich keine Probleme mehr. Würde ich sagen, Dieter der Woche, oder? Der Woche. Und tollerweise darf natürlich der Letzte beim letzten Mal zuerst abstimmen. Das ist Ricky. Wir fragen Ricky. Weidenfeller. Ricky? Ach, der ist ja gar nicht da. Ja, Ricky hat Roman Weidenfeller gewählt. Roman warum? Weidenfeller. Weißt du warum? Weil er unter der Woche seine große Farewell-Address hatte. Hatte er? Ja. Das der hatte, ist gar nicht mitgekommen bei mir. Der hatte sein Abschiedsspiel. Da war sogar Jürgen Kloppi-Kloppo. Ach doch, das habe ich wohl mitbekommen. Okay. Und what a rush. Wie ist denn Legion of Doom? Das ja, ja auch. Natürlich. LOD. Aber ich bin eher APA, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Oh, it's APA. The baddest of the bad. Das sind doch Zeiten gewesen. Ja, das wirklich. Ja, das wäre ja auch nochmal ein Grund, sich das Network zu abonnieren, um die alten Sachen nochmal zu gucken. Deswegen, nur ja, deswegen. Wirklich. Ich habe mir schon mal überlegt, dass, wenn ich Urlaub hätte oder so, mit diesen Zehner für den einen Monat genau. Einfach mal zu holen. Dann hast du ja 2 Monate, weil der erste ja kostenlos ist, genau. glaube ich. und dann wirklich nur die alten Sachen einfach nochmal runterzugucken, ne? Ja. Ich habe ja auch viele auf DVD noch hier, ne? Ich habe ja zum Beispiel WrestleMania 19, ist eine meiner Lieblings-DVDs. Was war denn da? Hogan Rock? Hogan McMahon. Hogan McMahon, ja, ich bin da völlig von allen guten Geistern. Hogan McMahon, ja. Was war denn nochmal WrestleMania 20 Main Event war das Triple Threat Match, ne? Weiß ich nicht. Guerrero, Benoit. Ja, ja. Ja, ja, das war toll. Da war die Welt noch in Ordnung, du, sag ich dir. Ja. Wer ist eigentlich jetzt Champion? Weiß man das? Ich glaube doch Roman Reigns, ne? Da gibt es ja auch verschiedene. Die haben ja einen Roster-Split gemacht. Ich gehe jetzt mal www.com. Ich weiß nur, dass ich gucke ja manchmal auf YouTube diese Sachen. Und ich auch, ja. Hab dann gesehen, dass Dean Ambrose, wie heißt er, wie ist sein Beiname? The Lunatic. Lunatic Fringe. Ja. Lunatic Fringe. Dass der wieder da ist und eine geile Optik auf jeden Fall hat. Aber sonst, ich kann mit dem Scheiß nichts mehr anfangen. Tut mir leid. WrestleMania 20. Main Event war Chris Benoit gegen Triple H gegen Shawn Michaels. Echt? Ja. Triple Threat. Ach, dann war das Guerrero gegen... Ja, und da hat Chris Benoit doch den Titel geholt. Ja, sicher. Guerrero gegen Engel war das, wo der Schuh ausgezogen wurde. Oh, genau. Das war doch toll. Das war so schön. Ist mir zu verschmuggelt, die WWE-Seite. Da klicke ich nicht weiter drauf rum. Haben sie meinen Klick? Einmal im Jahr können sie den haben. Jetzt bin ich dran mit Dieter der Woche, ne? Ja. Ist schwer. Bin gespannt. Weil ich ja, natürlich, erster Impuls war der Freitod von Daniel Kübelbeck. Was denn? Nee, naja, du bist deine Wahl. Oh, ich kann meinen. Lass mal hier schön meine Wahl in Ruhe. Dann die UEFA Nations League, weil ich einfach einen Mehrwert finde. Ich finde die einfach super. Das ist eine ganz tolle Idee, die einfach auch mehr Relevanz in den Weltfußball bringt. Auf jeden Fall. Dann habe ich den DSF-Doppelpass genommen. Hätte ich genommen fast. Okay. Weil du so scheiße findest. Ich fand ihn wirklich scheiße. Findest du den wirklich so gut? Hast du die Folge gesehen? Ich finde den besser als Vodora, ja. Ja, na gut. Aber ich nehme, und das wird dann auch so da stehen müssen, mein DFB. Mein DFB. Es ist nämlich mein DFB. Schön. Für 80. Stell mal vor. Aber ich bin ja relativ nah dran. Wenn ich jetzt noch ein Kind kriege. Ja. Und dann gehe ich mit zwei Kindern und Lilly kommt auch mit. Gehen wir zu viert. Schön mal sonntags 20.45 Uhr. Kein Mensch am nächsten Tag arbeiten muss. Schräg zur Schule muss. Schön mit der ganzen Familie in die Langnese. Fernkurve in die HDI Arena. Und bezahlt 400 Euro damit. Und zahle 320 Euro. 4 mal 80 Euro. Ja. Das ist doch schön. Das ist mein DFB. Ja. Das ist so. Das kann sich auch jeder einfach mal leisten. Es ist wirklich so. Es ist einfach auch Produkt des Volkes. Weißt du, deswegen. Dann gibt's halt mal eine Woche keine Schinkenwurst. Dann gibt's anstatt Putenleona gibt's dann da auch halt mal Schweinedarm. Abfall. Von Netto. Lidl oder Netto. Was auch immer. Ich esse mal gern Cornetto. Weißt du, das sagt man bei uns. Das ist eine niedersächsische Weisheit. Das glaube ich dir. Nee, ich nehme mein DFB. Mhm. Weil es einfach auch wirklich, das ist das Produkt des Volkes. Das ist so schön. Weißt du, Fußball ist wirklich ein Sport für jedermann, für den kleinen Jürgen von nebenan, der nicht so viel Geld verdient, weil er morgens um 3.30 Uhr beim Bäcker sein muss. Für 900 Euro netto im Monat, weißt du, fickt sich jeden Tag den Arsch weg, Alter, wie eine dreckige Ficksau. Und der Grindel, dieser alte, aus dem Maul stinkende Hundesohn, weißt du, sitzt da, hat sich erst mit Mercedes und hat mit McDonald's, mit Adidas neue Verträge, Milliarden Fotz-Verträge abgeschlossen, weißt du. Ach, weißt du, jetzt ist nicht nur ARD und ZDF, die jetzt irgendwie Nationalspiele irgendwie übertragen. Jetzt haben wir auch noch RTL, die auch noch mal ein paar Milliarden, so richtig schön. Weißt du, da mache ich nicht mal die Fingerspitzen zusammen für einen schönen Arschfist. Nee, da balle ich die Faust für einen richtig reingejagten Arschfist. Da wird mich so dick die Kohle hinten reingeschoben ins verfickte und ein geölte Arschloch reingestopft, Poncho. Da kann der einfache Mann, der beim Bäcker arbeitet oder bei Rewe an der Kasse, der kann einfach mal, weißt du, Pacho, sonntags 20.45 Uhr, gehen wir mal ganz entspannt mit der ganzen Familie für 400 Euro ins Stadion. Verfickten Nuttenschweine, du! Tja. Mein DFB. Aber nur dein DFB. Es ist mein DFB. Ja. Also ich habe auch geschwankt, ne? Hast du diese Geschichte gehört vom Schatzmeister? Schatzmeister? Seriously, Bierhoff? Fick deine Fickmutter, Schatzmeister? Fick dich, Mann! Ich verstehe ja sogar noch, dass du das kurzfristig gar nicht ändern kannst, dass du TV-Verträge hast, dass du um 20.45 Uhr, 14.40 Uhr auf den Sonntag anpfeifen musst. Das verstehe ich vielleicht sogar noch, aber wirklich für Mittelrang. In Sinsheim, in your anus fisting Sinsheim, 80 Euro für Mittelklasse? Ist das wirklich euer Ernst? Das verstehe ich nicht, dass man sagt, oh, liebe Leute, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt die Mitte unseres Landes ist. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen runtergehen. Vielleicht mal, dass du für eine vierköpfige Familie nicht dein ganzes Monatsbudget wegfistest, nur um dir Peru. Das kommt, Pocho, ich stehe jetzt, dass du dir für 400 Euro mit einer vierköpfigen Familie sonntags abends um 20.45 Uhr Peru in Sinsheim, Peru versus Deutschland in Sinsheim anguckst. Nee. Tut mir leid, das ist mein DFB und dafür liebe ich ihn und ich liebe das Produkt. Dankeschön. Pocho, du bist dran. Ich wollte es nur mal sagen. 20.45 Uhr in Sinsheim, Deutschland gegen Peru. Es geht um nichts. Es ist ein verficktes Freundschaftsspiel. 400 Euro könnt ihr haben. Das ist es mir wert. Das ist mein DFB. Harter Tobak. Auch wieder so ein Wort, was man unbedingt machen sollte. Oder? Wieso ist das harter Tobak? Es ist mein DFB. Ich zahle das gerne. Ja, du zahlst das gerne. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Stell mal vor, da kommt die Kleine und lass noch einen Sohnemann haben. Papa, die Nationalmannschaft oder die Trikots. Papa, die Nationalmannschaft spielt am 16. August in Hannover. Wollen wir da nicht mal hin? Und dann guckst du in diese Äuglis und denkst dir, ja, Schatz, ja, können wir gerne machen. Und denkst du schon, Alter, das Auto verkaufen oder die Playstation. Ich kriege die Karten zusammen. Ich will da auch nicht Oberrang sitzen da. Komm, leck mich ganz ehrlich am Arsch, Alter, fick dich. Ganz im Ernst, das ist echt, das ist so lächerlich. Pocho, mach mal dann Dieter, sonst kriege ich wirklich noch einen Herzinfarkt. Ich glaube, du bist wirklich kurz davor, also beruhig dich. Ist wirklich so. Mach mal. Ja, also ich habe auch sehr lange hin und her überlegt. Ja. Also ich war natürlich bei ähnlich fußballnahen Themen und hatte dann als erste Aussage auf jeden Fall den Herrn Maaßen, unseren Verfassungsschutzpräsidenten, im Auge. Ja, weil... In Maaßen so, bitte nur. Ja, ja, der ist schon zu oft gemacht worden. Aber der ist nicht nur auf dem rechten, sondern auch auf dem linken Auge blöd. Ich habe das dann aber weggelassen, weil eine Sache mich viel mehr gefickt hat diese Woche. Und zwar das Verhalten und damit die Bezeichnung auch davon und der Ausraster von Venus oder Serena, ich weiß gar nicht, wer es war, von Serena Williams im US Open Finale. Darum ist Serena Williams mein, und das passt auch, Dieter der Woche. Weil wenn ich halt verliere, dann stelle ich erstmal den Schiedsrichter als Sexisten dar und fange an der PK danach an zu heulen, weil ja, nur weil sie eine Frau ist, ihr die Punkte abgezogen worden sind. Hast du dir die Bilder mal angeguckt? Ja. Wie sie da sich vor ihm aufgeplustert hat. Was denkt ihr, wer die ist? Du hast ja recht, ja. Ja, also auch wenn sie eine sehr erfolgreiche Tennis ist. Sie hat gesagt, bei einem Mann wäre das nicht passiert. Dieser Feminismus-Scheiß, der im Moment rumläuft. Ja. Dass du einer Frau noch nicht mal mehr die Tür aufhalten darf, weil du sie ja dann schon fast vergewaltigt hast. Das kann auch so nicht mehr weitergehen. Da kann ich nur sagen, Hashtag be one with the ocean. Ja. Ja. Ach, meine Güte, Pacho, jetzt bist du aber auch ein bisschen. Also, mein Dieter der Woche, sie wieder. Ich raste aus und alles sind Machos Williams. Was? Der wurde ein Spiel abgezogen. Ja, der wurde ein Spiel abgezogen. Dann hat sich die Schiedsrichter als Dieb bezeichnet. Als Dieter. Als Dieter. Dieter und als Thief. Ja. Dabei hat der Schiedsrichter fand nur das Videospiel scheiße und hat ihr deswegen ein Spiel abgezogen. Ich habe früher gerne Thief gespielt. Das war mal Looking Glasses. Kennst du die Spiele noch? Die gibt's nicht mehr, natürlich. Nee, die gibt's nicht mehr. Nee, Thief habe ich gerne gespielt. Hast du das Remake gespielt mal vor sechs Jahren? Nee, auch nicht. Ja, schön. Haben wir doch sehr breit gefächertes Feld auf jeden Fall. denke auch, jetzt hat Ricky geschrieben, ob wir noch senden. Ja, tu, natürlich tun wir das noch. Ich spreche mal eine Nachricht. Wir sind ja jetzt eigentlich auch durch und es ist schon 8 Uhr. Ja, ist schon 8 Uhr. Er muss ja auch noch laufen gehen. Denkt er da überhaupt nicht dran? Ricky, wir sind jetzt eigentlich durch. Also, warten jetzt mal ab. Oh, schmeckt die lecker, nicht? Also doch, ich hab hier noch eine 1,5 Liter Flasche Schwipschwapp. Schwipschwapp ist einfach, ist das Player-Getränk Nummer 1. Ja. Naja, gut. Boah, dann machen wir auch Feierabend hier. Das ist mir auch alles zu negativ und zu rechtsversifft, was du hier erzählst. Ja, das ist natürlich... Sagen wir uns doch, wie es ist, Pocho. Nur weil es eine Schwarze ist. Ja, ich links versifft, das ist dumme Sau, ja. Weil es eine Schwarze ist. Ja, klar, deswegen. Ach, Pocho, nee, das war wirklich eine schöne Sendung. Hat dir Spaß gemacht? Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, wir haben uns auch mal ein bisschen freigequatscht. Ja. So wie so ein Auspuff, der immer auf der Autobahn auch freigefahren wird, ne? Genau, ja. Keiner, der uns bremst. Ja. Und endlich mal auch, konnten jetzt immer ein paar sinnvolle Sachen über das Fußballgeschehen erzählt werden. Und musste mir nicht 1,5 Stunden anhören, wie toll Benjamin Pavard ist. Wer? Das kann eh kein Mensch mehr hören. Ist doch so, oder? Ja, ich würde viel lieber... Und dann kommt er immer mit seinen Independent... Bitonko. Dann kommt er immer mit seinen Independent-Spielern da vom VfB und... Das will doch auch keiner hören. Nächste Woche hören wir uns das wieder an. Dann tun wir wieder so, als wenn uns das interessiert. Aber heute mal nicht. So. Patsch, du bist doch ein bisschen. Tschüss. Tschüss. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.